Einen wunderschönen guten Morgen. Wir nehmen unsere Plätze ein. Herzlich willkommen. Kommt herein. Es ist Platz genug. Der Gottesdienst beginnt. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Kommt herein. Kommt her, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Es geht los. Ich wollte schon sagen, schnall dich an. Komm herein, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, jawohl, gut, dass du da bist. Gut, du hast es geschafft. Kommt herein, jawohl, es geht los. Kommt herein. So gut, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich will ganz am Anfang fragen, weil das vergesse ich eigentlich sonst immer. Und heute ist da vielleicht die Gefahr dazu auch. Wen darf ich heute das erste Mal in einem Gottesdienst von Glory Life begrüßen? Wir haben ein kleines Geschenk. Danke für die Handzeichen. Hier haben wir. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe zwei kleine Gedanken. Ein Gedanke ist der, der steht in Sprüche 16, Vers 17. Wer auf seinen Weg achtet, bewahrt sein Leben. Wer auf seinen Weg achtet, bewahrt sein Leben. Du achtest auf deinen Weg. Alles, was du tust und was du machst, ist Teil deines Weges. Wenn du eine Gewohnheit hast, auch jetzt gerade am Anfang des Jahres, achte, reflektiere, was denkt dein Herz, was spricht dein Mund. Du achtest auf deinen Weg. Du bist auf einem Weg. Du bist auf einem Weg. Und das Wort sagt, wer auf seinen Weg achtet, bewahrt sein Leben. Weißt du, du bist auch in Bewegung. Du bist in Bewegung auf diesem Weg. Du bist in Bewegung und manchmal ist es wichtig zu reflektieren. Bin ich da in einer Gewohnheit drin? Bin ich in einer Komfortzone drin? Bin ich da irgendwie gemütlich geworden? Nee, du bist nicht gemütlich geworden. Du bist hierher gekommen, weil du willst Jesus feiern. Du bist hierher gekommen, weil du sagst, das Wort schneidet und ich brauche das Wasserbad des Wortes. Und du sitzt dich auch regelmäßig hin. Und du achtest auf deinen Weg, auf deine Gewohnheiten, wie du mit deinem Partner umgehst, auf deinen Liebeswandel. Du achtest darauf, wer auf seinen Weg achtet, bewahrt sein Leben. Und der zweite Punkt ist der, ich habe gesehen, für heute, am Freitag war das, Bewegung. Bewegung. Ich saß auf meinem Fahrrad, sag Bewegung. Sag ja, okay, beweg dich mehr. Beweg dich mehr. Es ist geistig, es ist nicht aufs Fahrrad bezogen. Beweg dich mehr. Wenn du auf dem Fahrrad sitzt, dann wirst du nach einer Weile müde. Wenn du läufst, dann wirst du müde. Wenn du im Geistlichen anfängst, dich zu bewegen, dann wirst du nicht müde, sondern wirst du in noch mehr Energie geladen. Wenn du im Geistlichen anfängst, dich zu bewegen, dann kommt noch mehr Freude an der Bewegung. Dann sagst du, ja, du fängst an, ein kleines bisschen im Glauben zu laufen und dann kommt Power und du bewegst dich mehr und du sagst, ich will mich mehr bewegen, ich will mich schneller bewegen. Aber jetzt am Anfang des Jahres, du bist nicht in Ruhe und wartest und sagst, bis das und das vorbei ist, sondern du bewegst dich. Du bewegst dich auch heute. Du bewegst dich mehr. Ich hatte so, move, beweg dich, move. Wenn es je an der Zeit war, einen Schritt voranzugehen, dann jetzt. Wenn du irgendwo in dir spürst, du willst ein Stück vorankommen, wenn es je an der Zeit war, die Hand zu heben und sagen, ja, ich mach mit, ja, Gott, gebrauche mich, dann jetzt. Du lässt dich nicht mehr zurückhalten. Move, beweg dich, Weckruf, Weckruf, beweg dich. Darf ich dich bitten? Steht mal auf, komm, steht mal auf. Und jetzt fang mal an, dich, wenn das was ist, wo du nehmen kannst, wenn du dich mehr bewegen willst, wenn du nach vorne kommen willst, dann dann fang an, mal dich so ein bisschen zu bewegen. Fang mal an, im Geistigen, zwar im Körperlichen, aber jetzt im Geistigen. Vater, wir positionieren uns und sag ihm, wo du dich positionierst. Sag ihm das, wo du dich bewegen willst. Komm, komm herein. Vater, wir wollen uns bewegen. Raus aus der Trägheit. Jawohl, wir kommen voran. Vater, wir wollen uns lenken lassen. Wir wollen uns führen lassen. Heiliger Geist, ich danke dir. Komm, sag's ihm. Heiliger Geist, wir wollen uns führen und leiden lassen und wir kommen in Bewegung. Wir bleiben nicht stehen, wir kommen in Bewegung. Das, was du vorbereitet hast, wir kommen in die vorbereiteten Werke. Komm, mehr noch. Du kommst in Bewegung. Raus aus der Trägheit. Raus aus dem Stillstand. Halleluja. Halleluja. Vater, hier sind wir. Wir lassen uns bewegen von dir, Heiliger Geist. In Jesu Christi Namen. Und jetzt komm nach vorne und wir beten ihn an. Halleluja. Come on. Let's go. Bist der treue und wahrhaftige Jesus Gottes Sohn. von Golgatha bis das Lamm auf dem Thron. Wir schauen auf dich, Jesus. ist unser Fürst gerade jetzt. Oh, dann stell dich unter die Dusche vom Heiligen Geist. Einmal abduschen. Lass dich abduschen. Hey, la, la, la, la, la. Ströme, Ströme, Ströme, Ströme, Ströme, Ströme. Danke für deine Ströme. Oh, danke für deine Ströme. La, la, la, la, la, la, la. Vom Kopf bis Fuß. Oh, erfrisch uns mit deinen Strömen. Erfrisch uns mit deinen Strömen. Hier la la la le, la la le, la le. Hier la la la le, la le, la le, la la. Oh, hier la le, la le, la la le, la. Dein frischer Strom. Danke, dass du das Leben bist. Danke, dass du in uns pochst und lebendig bist, dass deine Ströme hier sind. Du bist die Auferstehung und das Leben. Du bist der Lebendige. Leben, du bist. in deiner Schönheit, deiner Herrlichkeit und Pracht. Weiß ich, du lebst, Herr, hast überwunden Tod und Hölle, das Grab. Du bist der Erste und der Letzte und du lebst in Ewigkeit. Du hast Jesus, wir danken dir. Du bist das Zentrum des ganzen Universums, Herr. Alles dreht sich um dich, Herr. Und auch wir drehen uns um dich, Jesus. Halleluja. Und in dir, Jesus, ist alle Kraft. Und in dir, Jesus, ist alle Macht. Und in dir, Jesus, ist alles, was wir brauchen, Herr. Oh, komm, streck dich mal aus zu Jesus. Weißt du, er ist das Kraftzentrum des ganzen Universums. Und er will seine Kraft ausgießen heute Morgen hier. Er will dich mit seiner Kraft neu füllen heute Morgen hier. Das Wort Gottes sagt in Römer 1, Vers 16, Paulus spricht und er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch die Kraft Gottes zum Heil, jeden, der daran glaubt. Weißt du, wir schämen uns nicht für das Evangelium. Und das heißt zugleich, wir schämen uns auch nicht für die Kraft Gottes. Weil das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil. Und Heil, Heil, das ist ewiges Heil. Heil, Soteria im Griechischen, das ist aber auch Heilung. Das ist Befreiung. Das ist Durchbruch. Das ist Liebe. Das ist Frieden. Das ist Freude. All das ist Heil. Und heute Morgen möchte der Heilige Geist sich durchbrechen lassen in diese Dimension des Heils. Und deswegen mach dich auf für die Kraft Gottes heute Morgen. Das Reich Gottes besteht nicht im Worte machen, sondern es besteht in Kraft. Also mach dich auf heute Morgen für die Kraft Gottes. Wenn da irgendein Bereich ist in deinem Leben, wo du Heil brauchst gerade jetzt, wo du Durchbruch brauchst gerade jetzt, wo du Heilung brauchst gerade jetzt, er ist bereit, die Kraft Gottes auszugießen. Der Heilige Geist ist bereit. Nur lasst uns nicht schämen für die Kraft Gottes, sondern lasst uns willkommen heißen. Oh, wir danken dir für deine Kraft. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Gerade jetzt. Oh, die Kraft des Heils. Oh, die Kraft des Heils. Oh, die Kraft, die Kraft. zum Heil. Oh, die Kraft Gottes. Oh, die Kraft Gottes. Streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus. Halleluja. Weißt du, das Wort Gottes sagt, wir werden durch die Kraft Gottes bewahrt im Glauben. Es ist die Kraft Gottes, die du brauchst, um im Glauben zu gehen, selbst wenn du keinen spezifischen Durchbruch heute Morgen brauchst. Aber ich sage dir, du brauchst die Kraft Gottes, um mit Jesus voranzugehen. Halleluja. Deswegen streck dich aus. Weißt du, wenn du sagst, jawohl, ich möchte vorangehen mit Jesus. Ich möchte Land einnehmen für Jesus. Weißt du, dann brauchst du die Kraft Gottes. Also streck dich aus. Halleluja. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Touch, touch. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer ist noch hungrig nach der Kraft Gottes? Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Lass dich füllen, lass dich füllen, lass dich füllen, lass dich füllen. Oh, da ist mehr, da ist mehr, da ist mehr. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, da ist mehr, streck dich aus, come on. Halleluja. Jesus. Jesus. Halleluja. Wer streckt sich aus hier nach der Kraft Gottes? Oh, Jesus. Oh, füll den Heiliger Geist. Oh, füll den Heiliger Geist. Oh, füll den Heiliger Geist. Oh, die Kraft Gottes zum Heil. Oh, die Kraft Gottes zum Durchbruch. Die Kraft Gottes, um im Glauben voranzugehen. Oh, da ist die Kraft Gottes. Oh, da ist die Kraft Gottes. Oh, da ist die Kraft Gottes. Oh, da ist die Kraft Gottes. Oh, da ist die Kraft Gottes. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja, wer schreckt sich aus? Oh, oh, oh, oh, oh. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Jesus. Oh, Jesus. Danke für deine Kraft. Oh, danke für deine Kraft. Oh, danke für deine Kraft. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. More Lord. Halleluja, wer schreckt sich noch aus? Oh, Jesus. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Oh, power, fire, fire, fire. Oh, let fire go through. Let fire go through. Let fire, fire, fire, fire go through. Come here, come here, come here. Fire, fire, fire. Oh, fire. Fire, fire, fire. Oh, fire. sondern von Feuer. Also diese Kraft Gottes ist nicht nur für dich persönlich, sondern diese Kraft Gottes ist für die Menschen um dich herum. Genau so. Also die Kraft Gottes ist nicht nur, damit du ein gutes Erlebnis hast, sondern die Kraft Gottes ist, damit du sie weitergibst. Die Kraft Gottes ist, damit du radikal für Jesus gehst, radikal für Jesus stehst. Oh, das sind Zungen von Feuer. Oh, Zungen von Feuer! Ei, ei, ei, ei. Jesus. Fire. Fire. Oh, Fire. Mit Heiligen Geist und mit Feuer heute Morgen hier. Vielleicht bist du noch nie in deinem Leben so richtig getauft worden mit Heiligen Geist und mit Feuer. Heute Morgen wirst du getauft mit Heiligen Geist und mit Feuer. Halleluja, streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus. Oh, Rabasia, na, na, na, Masa, da, da, da, da, da, da. Yes, yes, yes, yes. Oh, yes, yes, yes. Oh, fire, fire, fire, fire on your head, fire in your mouth. Oh, fire on your feet. Hallelujah. Fire all around. Hallelujah. Fire, fire, fire, fire. Oh, Jesus. Fire, fire, fire, fire, fire. Oh, fire, fire. Wunderbar, Herr. Halleluja. Halleluja. Also die Kraft Gottes in deinem Leben macht den Unterschied. Denk nicht, oh, was ist denn das? Weißt du, die Kraft Gottes mag manchmal anstößig sein für dein Fleisch, für deinen Verstand oder was auch immer. Aber genau das ist das, was Paulus sagt. Wir dürfen uns nicht der Kraft Gottes schämen, sonst schämen wir uns des Evangeliums. Weil das Evangelium ist die Kraft Gottes. Weißt du, und du verstehst nicht, was bei jedem Einzelnen hier jetzt passiert oder passiert ist. Du verstehst es nicht in deinem Verstand, sondern auf eine geheimnisvolle, übernatürliche Weise wirkt Gott durch seine Kraft und er verändert Menschenleben durch seine Kraft. Also nimm keinen Anstoß an der Kraft Gottes. Weißt du, das ist keine gute Sache, Anstoß zu nehmen an der Kraft Gottes, sondern entscheide dich und sag, Herr, alles, was von dir ist, das will ich. Halleluja. Komm, lass uns nochmal alle zusammen ausstrecken. Alle, die hier einfach Jesus nachfolgen wollen. Und wir sagen, Herr, alles, was von dir ist, das will ich. Komm mit deinem Geist. Komm mit deiner Kraft. Und erfüll mich, so wie du es möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, wir lieben dich, Herr. Yes, Lord. Jesus. Glory, glory, glory, glory, glory, glory, glory, glory. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Hallelujah. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hallelujah. Oh, glory. Oh, glory. Und jetzt, während du zu deinem Platz gehst, sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe. Oder auch wenn du am Platz bist, sag zu jemandem neben dir. Sag einfach, wir schämen uns nicht für die Kraft Gottes. Amen. Halleluja. Und dann nimm deinen Platz ein. Und dann darfst du dich freuen auf das Wort Gottes heute Morgen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. So schön, dass ihr da seid. Wunderbar, euch zu sehen. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, so schön, dass du da bist. Inmitten der Kraft Gottes. Halleluja. Ai. Also so wichtig. Also als Leib Christi, wir können so viele gute Strategien machen. Aber ich sag dir, Paulus hat es gesagt, das Reich Gottes wird nicht durch gute Strategien gebaut, nicht durch Menschenweisheit, sondern durch die Kraft Gottes. Amen. Ja. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt begrüßen wir heute Morgen mal ganz besonders meine wunderbare Frau, die uns jetzt das Wort Gottes geben wird in der Kraft Gottes. Geben wir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Amen. Oh, ist Gott gut? Ist er der Stärkste? Amen. Das müssen wir aufnehmen. Gott ist kein schwacher Gott, sondern Gott ist der starke Gott. Gott ist der Gott, der am Kreuz schwach geworden ist, damit wir stark werden. Und der jetzt stark ist, der nicht mehr am Kreuz hängt, sondern der jetzt stark ist und voller Kraft. Und der in dir und in mir wohnt. Oh, die, in seiner ganzen Fülle. Es ist so wichtig, dass wir uns das immer mehr bewusst machen. Wer wohnt in uns? Wer füllt uns aus? Ein schwacher Gott, der verloren hat, der aufgegeben hat. Nein! Ja, der Auferstandene. Der Auferstandene, der Auferstandene lebt in uns. Der herrliche Gott, der voller Herrlichkeit ist. Der umgezogen ist. Er wohnt im alten Bund, wohnte er in einem Zelt. Und da wurde es ihm auf Dauer zu eng. Und er sagt, ich brauche einen neuen Wohnort, wo ich wohnen möchte. Und dann hat er Jesus geschickt. Und in dem wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Als sie noch in keinem Menschen wohnte, aber in ihm hat sie gewohnt. Und indem er ans Kreuz gegangen ist und den Preis bezahlt hat und uns wieder vereint hat mit dem Vater, und uns erlöst hat, uns die Schuld vergeben hat, die Sünde abgewaschen hat. Du bist abgewaschen. Weißt du, dass du gewaschen bist mit seinem Blut. Gewaschen sind wir. Da ist er umgezogen. In wen ist er umgezogen? Bitte, alle Hände möchte ich hier sehen. Es sei denn, sonst kommst du nachher her. Nach vorne. Er ist umgezogen. Er ist mit seinem Allerheiligsten in dich eingezogen, in mich eingezogen. Und dort lebt er jetzt. Was für ein Leben haben wir dann? Können wir dann führen? In Fülle und Überfluss. Ein herrliches Leben. Halleluja. Weißt du, ich habe den Herrn so gefragt, was hast du für das neue Jahr? Oder auch darüber hinaus. Und ich habe ein Wort bekommen und das hieß Herrlichkeitswege. Der Michael hat schon in der Begrüßung was von Wegen gesagt. Und er sagte Herrlichkeitswege. Ich habe Herrlichkeitswege für euch vorbereitet. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Du bist im Glory Life Zentrum. Jeder muss wissen, was die Herrlichkeit Gottes ist hier. Es ist die Abstrahlung Gottes. Es ist die Gegenwart, die manifeste Gegenwart Gottes. Es ist der Glanz Gottes. Es ist seine Heiligkeit. Es ist sein Wesen. Es ist er selbst. Er ist die Herrlichkeit Gottes. Und deshalb sind wir ruiniert für alles andere. Außer für die Herrlichkeit Gottes. Wenn du es einmal geschmeckt hast, seine manifeste Gegenwart, da sagst du, Herr, ich will nichts anderes. Ich kann mich mit nichts anderem zufrieden geben. Ich kann nicht einfach ein normales Leben führen. Gut bürgerlich, abgesichert. Riesterrente. Sterberente. Was gibt's alles? Du bist gestorben mit Christus und auferstanden zu einem neuen Leben. Du brauchst keine Sterbeversicherung mehr, weil sie nicht heißt, du kannst eine machen im Natürlichen. Halleluja. Die Herrlichkeit Gottes. Was sind jetzt seine Herrlichkeitswege? Es sind Wege, die sein Wesen tragen, die sein Glanz tragen, die seinen Abglanz tragen. Nicht die menschlichen Wege, die man sich so ausdenkt. So, da bin ich nächstes Jahr und das mache ich und das mache ich und das mache ich und das mache ich und das mache ich. Das kannst du bei Jesus nicht sehen. Wenn du mal verfolgst, wie Jesus gelaufen ist auch, das ist der Hammer. Er ist absolut, sind wir uns einig, Jesus ist Herrlichkeitswege gegangen. Er ist jeden Tag Herrlichkeitswege gegangen. Und wozu sind wir bestimmt? Jeden Tag Herrlichkeitswege zu gehen. Halleluja. In seinen Fußstapfen zu gehen, aus seinem Geist und mit seiner Kraft. Wir können diese Herrlichkeitswege nur gehen, wenn wir immer wieder gefüllt werden, wie gerade eben, mit der Kraft. Und deshalb so wichtig, dass wir keinen Anstoß nehmen, weil wir können diese Wege über dem Verstand, über dem menschlichen Ausdenken nur gehen, wenn wir voll sind mit Gott. Voll mit seiner Kraft, voll mit dem Heiligen Geist, voll mit dem Heiligen Geist. Du bist bestimmt, dein Leben ist bestimmt, voll mit dem Heiligen Geist zu sein. Nicht nur so ein bisschen, sondern unser Leben ist bestimmt, dass wir trinken, dass wir beständig trinken von ihm, dass wir beständig essen vom Baum des Lebens. Halleluja, jeden Tag. Wir essen, wir trinken von ihm, wir brauchen ihn. Sonst ist unser Leben einfach nur gewöhnlich. Und ich sage dir, als Christ ein gewöhnliches Leben zu leben ohne die Kraft Gottes, ohne Gott auf seinen Wegen, ist ein erbärmliches Leben. Aber Gott sei Dank, Halleluja, ist seine Kraft da. Und in Hülle und Fülle. Und sie geht auch nicht aus. Und Gott hat keine Krise. Gott kriegt niemals eine Stromkrise, kannst du schon. Sein Strom ist da. Er kriegt keine Energiekrise, sondern seine Energie, ja, Energeia heißt es im Griechischen auch, ist da für dich, damit du diese Wege gehen kannst, aus der Fülle von ihm. Ja, schauen wir uns Jesus an. Jesus hat gesagt, Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er ist der Weg, er ist dein und mein Weg, er ist der Herrlichkeitsweg, den wir gehen. Du gehst in ihm, wir gehen in ihm, wir gehen aus ihm heraus. Und er ging immer in diesen Herrlichkeitswegen. Johannes 5, 19 sagt er, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraustun. Boah, das ist ein starkes Stück. Der Sohn kann nichts aus sich heraustun. In ihm war doch die Fülle Gottes. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Oh, das ist so eine gute Nachricht. Halleluja. Der Vater liebt den Sohn. er liebte Jesus. Und es heißt an einer Stelle, er liebt uns genauso wie Jesus. Das sprengt auch schon mal deinen Verstand, oder? Ich meine, Jesus, der immer gehorsam war, nie rebellisch, nie in Lauheit versunken, nie was auch immer uns angreifen könnte. Und er liebt dich und mich genauso, wie er Jesus liebt. Und er hat für dich und mich genau solche Herrlichkeitswege, wie er für seinen Sohn hatte. Halleluja, ist das nicht gewaltig? Wir gehen auf seinen Wegen. Wie hat sich die Herrlichkeit Gottes offenbar gemacht? Als er lehrte. Er lehrte mit Vollmacht, heißt es, und nicht wie die Schriftgelehrten. Da kam seine Herrlichkeit hervor. Er heilte die Kranken, geführt immer vom Geist Gottes. Den zum Beispiel am Teich Bethesda, der 38 Jahre schon krank war. Und er ging zu ihm hin. Und er sagte, willst du geheilt werden? Das war irgendwie nicht so klar. Er war bitter geworden. Und Jesus wusste das. Und weißt du, genauso schickt er dich und mich heute zu Menschen, um ihnen zu sagen, willst du geheilt werden? Kann ich für dich beten? Das sind Herrlichkeitswege, die wir gehen können, jeden Tag. Weißt du, Gott will uns sensibel machen, dass wir nicht einfach nur stur laufen, Jahr um Jahr. Ich laufe in meinem Trott, ich laufe einfach so, mach meine Sachen, mach meinen Job, mach mein, was ich so tue. Nee, so war Jesus nicht. Und es sind nicht Herrlichkeitswege, sondern Herrlichkeitswege sind die Wege, wo ich online bin mit Gott und auf ihn höre. Was will er denn? Was nicht heißt, irgendwas Irres. Ja, ich muss jetzt nicht denken, oh, die Herrlichkeitswege, das sind irgendwelche irren Wege. Gar nicht. Sondern es sind Wege, die aus dem Geist geboren sind. Und es heißt vom Geist, dass sie, was bringt der Geist hervor? Leben und Frieden. Das Fleisch bringt Tod hervor. Tote Wege, wo kein Leben ist. Aber der Geist Gottes bringt Leben hervor. Lebenswege sind Lebenswege, auch wenn sie durch Herausforderungen gehen. Herrlichkeitswege heißt nicht, du gleitest die ganze Zeit von einer Wolke zur nächsten und spielst deine Harfe. Schön, also Halleluja, wenn du Harfe spielst, herzlich willkommen in unserem Lobpreisteam. Es sind Wege, die auch durch Herausforderungen gehen. Guck dir Jesus an. Oh, als er Lazarus auferweckt hat. Sie haben ihre Messer gewetzt, sie hätten sich doch freuen können. Mahammer, ich meine, der hat einen Toten auferweckt. Das gab es noch nie. Aber sie haben sich nicht gefreut. Und manchmal ist es so, dass sich nicht alle freuen, wenn du Herrlichkeitswege gehst. Wenn du dich für die Kraft Gottes zum Beispiel entscheidest. für das Wirken wirklich des Heiligen Geistes in deinem Leben. Wir sind auch herausgefordert. Geben wir hier dem Heiligen Geist Raum? Und vielleicht versteht es nicht jeder. Und definitiv versteht es nicht jeder. Und manche sagen, die spinnen irgendwie. Aber haben wir eine Alternative? Wollen wir ein Leben ohne die Kraft des Heiligen Geistes? Willst du ein Leben ohne den Herrn leben, ohne wirklich ihn in der Fülle? Und es ist, und auch wenn er nicht immer zu verstehen ist. Wir haben uns entschieden, wir wollen wirklich dem Heiligen Geist folgen. Halleluja, bist du auch entschieden, in der Fülle des Heiligen Geistes zu leben? Egal, was manche Menschen sagen. Und vielleicht sind manche, die jetzt sich noch gegen das Wirken des Heiligen Geistes aussprechen, die noch hier reinkommen und sagen, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche die Fülle, ich bin so krank oder so schwach geworden, ich brauche Gott. Wir können keine Kompromisse machen. Dafür sind wir nicht errettet worden, dafür hat Jesus nicht seinen vollen Preis bezahlt, als dass wir Kompromisse machen könnten. mit der Kraft Gottes, mit seinem Heiligen Geist, mit seinen Wegen der Herrlichkeit. Halleluja. Weißt du, die Wege Gottes sind anders immer wieder. Das ist echt wichtig zu wissen. Jesus, ja, ist mir so klar geworden, wie ritt er als König der Juden in Jerusalem ein? Mit großem Pomp, mit Schlachtreihen. Und jeder verkündete, er ist Gott. Nein, auf einem Esel, auf einer Eselin. Ja, überleg dir das mal. Ich glaube, da wurde Judas auch zum Beispiel sehr sauer. Das hat dein Erz nicht verstanden. Wie kann Gott, der Messias, auf dem Esel in Jerusalem einreiten? Hast du schon mal überlegt? Das sind die Wege Gottes, das sind Herrlichkeitswege. Halleluja. Versteht es der Verstand nicht immer? Oder als er die 5.000, oder es waren 15.000 mit Frauen und Kindern, speiste einfach aus 5 Broten und 2 Fischen. Er hat einfach gedankt. Und er sagt, danke Herr. Und dann hat er sie verteilt. Und die Jünger haben es verteilt. Das waren Herrlichkeitswege. Müssen wir Angst haben, dass wir nicht versorgt sind, wo Angst kommen kann vielleicht? Wie wird es hier? Werde ich versorgt sein? Wenn wir Gott in uns haben, wird er uns immer Herrlichkeitswege zeigen. Und er ist der Versorger der Versorger. Und wir werden keinen Mangel haben. Der Herr ist mein Hirte, hat David schon erkannt. Und ich werde keinen Mangel haben. Glaubst du deinem Gott? Glaubst du deinem Gott, dass du auf den Herrlichkeitswegen keinen Mangel haben wirst? Kein Mangel. Sag mal zu deinem Nachbarn, du wirst keinen Mangel haben. Nur stell sicher, dass du auf den Herrlichkeitswegen unterwegs bist. Als er Wasser in Wein verwandelte, ja, da war das ein Herrlichkeitsweg. Weißt du, Jesus feierte gerne. Deshalb feiern wir ja auch gerne. Jeden Sonntag. Jeden Donnerstag. Jeden Dienstag oder ungefähr. Und Feste. Er feierte gerne. Gott ist ein Feiergott. Das sind auch Herrlichkeitswege. Er feiert gerne. Er feiert gerne mit seiner Braut. Er feiert gerne mit dir. Er feiert gerne in dir. Er feiert gerne Lobpreis. Er feiert gerne. Jesus feiert, das heißt, er war ein Fresser und Weinsäufer. Haben sie über ihn gesagt. Ich glaube nicht, dass er gefressen hat. Ich glaube auch nicht, dass er gesoffen hat. Er war da, wo er aufgenommen wurde, wo die Herzen offen waren. Halleluja. Und ich glaube, Gott hat wirklich Wege für uns, für jeden vorbereitet, wo die Menschen offen sind. Auch in diesem Jahr greift es wirklich im Glauben. Herr, lass uns da sein, immer da sein, kann sich ausstrecken. Herr, lass uns immer in diesem Jahr da sein, wo offene Türen sind, wo Menschen offen sind, wo sie offen sind für deinen Geist, wo sie offen sind für die Kraft Gottes, wo sie offen sind, von dir zu hören, wo sie offen sind, wo sie offen sind, wo sie offen sind. Halleluja. Oh, Halleluja. Und manchmal auch da, wo sie nicht offen sind. Sind auch Herrlichkeitswege. Der Verstand sagt, Mann, dem hast du schon 3-mal von Jesus erzählt, ist überhaupt nicht offen, lass ihn. Aber es kann sein, Gott sagt ihr, nein, lass ihn nicht. Bleib dran. Bleib dran. Bleib dran. Bleib einfach dran. Und verlass nicht die Liebe. Bleib dran, geh auf dem Herrlichkeitsweg. Und bleib dran. Oder du willst, ja, alles Mögliche, was die Seele so will oder nicht. Willst du deine Schwiegermutter nicht besuchen? Kann ja sein, ja, die armen Schwiegermütter, immer auf die Schwiegermütter. Oder jemand anders in deiner Familie, egal. Aber innen drin merkst du, genau da soll ich hin. Auch wenn es nicht immer angenehm ist. Weißt du, Herrlichkeitswege sind nicht immer Wege, die angenehm für unser Fleisch immer sind. Aber es sind Wege, die aus unserem Innern kommen und von denen wir wissen, den Weg soll ich gehen. Und es ist ein guter Weg und es ist ein Weg, der Frucht bringt. Als unser Weg zum Beispiel, ja, kann nur ein paar Sachen rausnehmen, als wir im Studium waren, wir wollten ja Pastoren werden in der Landeskirche und waren schon ziemlich am Ende des Studiums. Also fehlte nur noch die Prüfung, eigentlich das Examen. Und ich hatte schon länger irgendwie gespürt, irgendwie kommt ein neuer Weg. Ich wusste aber nicht wie. Ich wusste auch nicht, wie macht Gott es. Und dann kam bei uns im Theologenkreis die Tauffrage plötzlich auf. Was ist eigentlich mit der Taufe? Ist es eigentlich richtig, sich als Kind taufen zu lassen? Oder ist eigentlich die richtige Taufe die Erwachsenentaufe, nachdem ich gläubig, wie es heißt, geworden bin und getauft worden bin? Das heißt, der Glaube kommt irgendwie doch vor der Taufe. Und es war ein Kampf, das war nicht einfach. Und wir haben gerungen. Diese Herrlichkeitswege sind Wege auch, wo du ringst. Und wo dann, wenn du Gott hervorkommen lässt, wo dann der richtige Weg für dich kommt. Und wir haben die Offenbarung bekommen, nein, die Taufe ist die, wo ich gläubig werde und dann getauft werde. Und nicht als Kind, das ist eine Segnung, aber ich kann es nicht als die Taufe ansehen. Und das hatte natürlich ziemliche Konsequenzen. Haben das alle in unserem Umfeld gesehen? Oh, die Theologen waren entsetzt. Was, sie wollten eine Freikirche? Seid ihr irre? Unsere Eltern, sichere Laufbahn, Beamtengehalt, bis ans Ende. Oh, das war schlimm. Und ich will es ihnen nicht vorwerfen. Sie sahen uns schon der Königsstraße einen Hut aufstellen. Ja. Und dachten, oh, wir werden für sie bis ans Ende zahlen müssen. Das kann nicht gut gehen. Aber Halleluja, Gott ist treu. Wir mussten nie den Hut aufstellen. Gott ist treu. Gott ist treu, weißt du, auch wenn du wackelige Beine hast dabei, während du gehst. Und es ist, was auch wichtig ist, wir hatten auf jeden Fall unseren geistlichen Leiter zu der damaligen Zeit. Der hat es voll bestätigt. Also ich ermutige dich, wenn du auf Wegen gehst, einfach, wenn du weißt, das ist dein geistlicher Leiter, wird er den Weg sehen. Dann du musst keine Angst haben, sondern wenn es ein Weg von Gott ist, dann wird dein geistlicher Leiter das sehen. Wir müssen keine Angst haben. Weil, Halleluja, Gott spricht auch zu Leitern. Amen. Gott spricht zu Leitern. Wir haben hier so wunderbare Leiter. Oh, steht doch mal alle auf. Steht doch mal alle Leiter. Alle Leiter, steht mal auf. Will euch echt ehren. Und Gott ehrt euch auch. Halleluja, danke Herr für diese Leiter. Auch ihr am Livestream, wo ihr seid. Gott ehrt euch. Danke, danke für eure wunderbare Leiterschaft. Und das ist so gut, weißt du, Leiter, wenn du wirklich ein Leiter aus dem Geist bist, dann lehrt Gott dich seine Herrlichkeitswege. Nicht Kontrolle, aber seine Herrlichkeitswege und seine Weisheitswege. Und es ist eine gute Sache, Leiter zu werden und Leiter zu sein und sich dahin zu entwickeln, Leiter zu werden. Vielleicht denkst du jetzt, wie ich dachte am Anfang, oh, ich Leiter gar nicht oder wenig nur, ganz im Hintergrund. Vielleicht denkst du das auch, aber vielleicht hat Gott mehr für dich. Dass du sichtbar wirst, dass du dich traust, zu leiten. Halleluja. Ein Vater und eine Mutter zu werden in diesem Haus zum Beispiel. Halleluja. Und andere zu leiten. Das kann ein Weg sein, wo du sagst, dieses Jahr, ich möchte mehr in Leitung zum Beispiel kommen. Der Leiter aller Leiter lebt in uns. Wir müssen gar keine Angst haben. Und ich sage dir, je mehr die Ernte kommt, werden wir alle irgendwann Leiter sein. Und wir sind alle Leiter. Wir haben ein Buch, ein neues Buch. Wo haben wir es? Werbeeinblendung? Hier, geistliche Leiterschaft. Dein Handbuch für dieses Jahr. Herrlichkeitswege. Herrlichkeitswege. Ich glaube, ich hatte damals einfach Angst, weil ich dachte, boah, wie wird das, ein Leiter zu sein? Aber ich sag dir, wenn du übernommen bist von Gott und auf seinen Herrlichkeitswegen gehst, dann wird Leiterschaft richtig gut. Das macht richtig Spaß, oder? Darf ich mal die erste Reihe hier anschauen? Und hier auch. Meistens jedenfalls, wenn ihr schön artig seid und nicht so bockig. Aber das seid ihr ja nicht. Ihr geht ja alle Herrlichkeitswege. Ja, Gott hat es bestätigt. Weißt du, auch nicht aus dem Anstoß damals, dass wir aus dem Anstoß aus der Landeskirche gegangen wären, gar nicht. Ja, Georg hatte sogar ein Stipendium. Also wunderbar, sie haben uns sogar unterstützt. Aber unser Weg war klar, in unserem Innern war klar, Freikirche. Oder später, als wir uns entschieden und wussten einfach, und Georg wusste auch besonders, als wir noch in Bernhausen drüben waren, wir wussten einfach, es gibt neue Wege auch mit einem Gebäude. Und haben uns einige angeschaut und es passte alles nicht. Irgendwie werden die Millionen bezahlt, nur um irgendwas umzubauen, was dann doch am Ende nicht gepasst hätte. Und dann hat Gott uns aufs Herz gelegt, guckt auch nach einem Bauplatz. Und der erste, den wir fast unterschrieben hätten, ich meine, Gott ist so gut, er sagt auch, geh einfach mal. Ne? Das ist auch ein Tipp, wenn wir nicht einfach nur im Bett sitzen oder auf dem Sofa und sagen, Herr, die Herrlichkeitswege fallen auf mich runter, sondern dich in Bewegung setzen, das hatten wir auch schon. Setz dich in Bewegung. Und damals haben wir uns in Bewegung gesetzt und wir waren drauf und dran, ein ganz anderes Grundstück zu kaufen und waren kurz vorm Unterzeichnen. Und weißt du, wenn es nicht der Weg Gottes ist, seine Gnade ist echt da. Ich glaube, ein Tag vorher oder an dem Tag hat uns jemand anders das hat jemand anders gesagt, er will's. Aber jedenfalls so ungefähr. Jedenfalls kurz vorm Unterzeichnen genau, hat es jemals. Doch, so war's. Oder? Oder hat es Gott verklärt? Es war noch nicht ganz unterzeichnet, aber wir waren auf dem Weg zur Unterzeichnung. Entschieden einfach in unserem Herzen, das nehmen wir. Gut. Muss ja schon die Wahrheit gepredigt werden, sonst kriege ich nachher eins. Und dann hat wirklich jemand anders dieses, der mehr geboten hat, dieses Grundstück genommen. Und ich sage dir, Preis sei Gott. Am gleichen Tag hat Georg im Immo-Scout geguckt und dann ploppte dieses Grundstück hier auf. Das sind die Herrlichkeitswege Gottes. Und was tausendmal besser ist, es liegt tausendmal besser, es ist tausendmal besser. Weißt du, das ist Gott. Das ist Gott. Wir müssen keine Angst haben, wenn ich einen Fehler mache, ich verliere alles oder was auch immer, alles geht den Bach runter. Nein. Es wird noch besser. Halleluja. Er hat immer das Beste. Es war ja heiß, weil wir hatten ja, du kaufst einen Bauplatz und mit der Auflage, du musst es innerhalb von 3 Jahren bebauen. Und wir hatten nicht viel Geld gespart in 20 Jahren. Ganz wenig. Nur ein paar hunderttausend. Und, also immerhin, ne? Aber. Aber reichte noch nicht ganz. Nicht mal fürs Bezahlen des Bauplatzes. Überhaupt nicht. Aber Gott hat es bestätigt. Weißt du, das war dieses Drängen, dass wir wussten, es geht nicht weiter, wenn wir nicht nach diesem Bauplatz, nach einem neuen Gebäude schauen. Es geht nicht weiter. Wir müssen uns da in Bewegung setzen. Und dann hat Gott, auch wenn es auch noch gar nicht so im Natürlichen aussieht, aber dann hat er Mittel und Wege, dass er das macht. Und Halleluja, er hat's gemacht. Er hat's gemacht. Es wurde abbezahlt in echt geringer Zeit, kurzer Zeit. Alle Ehre Gott, allen Dank euch auch, die mit es möglich gemacht haben, dass wir hier jetzt drin sein dürfen. Das sind Herrlichkeitswege. Wir konnten es nicht absehen. Im Verstand, der Verstand hätte gesagt, irre, wie kannst du mit so ein paar Euro so ein Projekt machen? Aber da war dieses tiefere Wissen, das müssen wir machen. Und da gibt es gar keinen anderen Weg, sondern das wird irgendwie klappen. Auch wenn, wie gesagt, mal die Beine mal ein bisschen, die Knie ein bisschen schlottern zwischendurch. Gott hat uns noch ein Zeichen gegeben, als Joshua Mills damals da war bei uns. Wir sind auf das Grundstück, was ja noch gar nicht bebaut war, stand noch eine kleine Hütte sowieso noch da von dem Alten. Plötzlich war Joshua Mills über und über mit Gold bedeckt. Sein Gesicht war voll Gold. Und das war das Zeichen der Versorgung. Du sagst, warum? Was brauchen wir solche Zeichen? Wir haben das Zeichen gebraucht. Manche sagen das ja, was brauchen wir solche Zeichen? Brauchen wir doch gar nicht. Aber ich sag dir, wir brauchen alles, was Gott uns gibt. Du brauchst alles, was Gott dir gibt. Alles. Und immer wieder, wenn mal die Knie zu schlottern haben angefangen haben, dann haben wir uns immer erinnert, oh, Joshua. Sein Gesicht war voll mit Gold. Und es spricht für die Versorgung. Und dir gibt er wieder andere Zeichen. Oder vielleicht auch ähnliche. Aber Gott ist treu. Gott ist treu. Er ist treu. Er ist treu. Und was er angefangen hat, das vollendet er. Alles, was er in dich reingelegt hat, er legt es ja in unser Herz rein. Was er da reingelegt hat, das kommt auf seinem Herrlichkeitsweg zustande. Lass dich nicht verunsichern, ist ganz wichtig. Lass dich nicht rausbringen. So, ich glaube, wir brauchen diese Entschiedenheit. Herr, ich will Herrlichkeitswege gehen. Wege, die drüber sind, die vielleicht mein Verstand nicht immer versteht. Aber wo ich weiß, das sind die Wege Gottes. Zum Beispiel, ich bleib an dieser Person dran. Ich gebe nicht auf. Auch wenn ich nichts sehe. Ich gebe vielleicht sogar Jahre nicht auf. Weißt du, ein Herrlichkeitsweg ist auch nicht immer nur 3 Monate. Manche Herrlichkeitswege sind Jahre. Wo sage ich Jahre? Vielleicht ist dein Ehepartner noch nicht gläubig. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Deine Familienangehörigen, können wir sie aufgeben? Wir können sie nicht aufgeben. Oh, sie werden nicht sterben ohne Jesus. Sie werden nicht sterben ohne Jesus. Sie werden nicht sterben ohne Jesus. Huhu. Sie werden nicht sterben ohne Jesus. Halleluja. Das ist Herrlichkeit. Wenn wir für andere beten, setzt sich die Herrlichkeit Gottes frei. Und wie gesagt, nicht immer sehen wir sofort die Resultate. Auch von diesen Herrlichkeitswegen. Aber sie kommen hervor. Du kannst sicher sein, die Frucht kommt. Die Frucht kommt. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, die Frucht kommt. Die Frucht kommt. Die Frucht kommt. Frucht in sich, zum Beispiel in der Beziehung, wirst versöhnt mit einer Person, wo lange keine Versöhnung war. Jemand kommt zum Glauben in deinem Umfeld, für den du glaubst, für den du eintrittst, für den du einstehst. Halleluja. Deine Ehe wird göttlich, herrlich, voller Liebe, voller liebender Worte. Deine Kinder gehen den Weg Gottes. Amen. Sie gehen den Weg Gottes und den heißen Weg Gottes. Das sind Herrlichkeitswege, wenn wir dafür einstehen. Ich gehe diese Herrlichkeitswege. Die Frucht ist auch in unserem Innern, wenn wir diese Herrlichkeitswege gehen. Und daran kannst du es sehen auch. Kommt da immer mehr, es ist natürlich ein Prozess, ganz klar. Aber kommt da mehr Liebe? Kommt da mehr Vertrauen zu Gott? Kommt da mehr Freude in meinem Leben hervor? Mehr Frieden? Dann kannst kannst du sicher sein, dass du bist auf Herrlichkeitswegen unterwegs. Also keine Verdammnis, wenn du mal sagst, boah, heute Morgen hatte ich einen totalen Wutausbruch. ja, dann gibt es Umkehr. Halleluja. Geben wir uns ab mit Wutausbrüchen. Ständig. Manche gucken sich an. Oh, das ist so gut. Weißt du, wir werden verwandelt auf den Herrlichkeitswegen. Oh, juhu. Wir bleiben nicht so. Wir schauen die Herrlichkeit Gottes an. Und wie werden wir verwandelt? In seine Herrlichkeit. In seine Herrlichkeit. Immer mehr wirst du in seine Herrlichkeit, in das Bild seiner Herrlichkeit verwandelt. Und die Sachen, die in der Seele noch nicht passen, und weißt du, keine Verdammnis. Aber wir nehmen das auch nicht einfach nur hin und sagen, so bin ich halt. Ich bin halt der immer gleich hochgeht. Nee, Jesus war nicht einer, der immer gleich hochging. Der ging manchmal hoch, aber aus dem Geist, muss man sagen. Der konnte schon auch austeilen, absolut. Aber nur, wenn er auf religiöse Geister gestoßen ist. Aber das ist so gut, weißt du, auf den Herrlichkeitswegen werden wir verwandelt. Und unsere Beziehung, weißt du, diese Wege kommen aus der Gemeinschaft auch mit Gott. Die Gemeinschaft, die du mit ihm lebst, die du mit ihm täglich lebst, in deiner stillen Zeit, aber nicht nur in der stillen Zeit. Also Gott möchte nicht nur, dass du sagst, oh, die 10 Minuten, Herr, die sind für dich. Und dann wirfst du alles über Bord und sagst, und jetzt bin ich wieder dran. Nee, oh, was für ein schlappes Leben. Das Leben, was wir mit Gott haben und dieses Leben, wo wir auf den Herrlichkeitswegen gehen, ist ein Leben, wo wir 24 Stunden einfach mit Gott einfach online sind. Einfach zusammen mit ihm. Weißt du, machst einfach alles zusammen mit ihm. Halleluja, wenn du verkaufst, zusammen mit dem Herrn. Und es wären super Verkäufe. Wenn du studierst mit dem Herrn, Halleluja. Und es wird richtig gut und er hilft dir und gibt dir Impulse. Wenn du deine Kinder erziehst, Herr mit dem Herrn. Ich glaube, alle Mütter wissen und Väter, ganz sicher. Herr, ich brauche echt die Kraft des Herrn. Ich brauche deine Weisheit. Ich will auf Herrlichkeitswegen gehen, auch in meiner Kindererziehung, in meiner Ehe, in meinem Dienst. Ich will, dass es ein Herrlichkeitsdienst ist. Der Dienst, auch den ich hier mache, dass der aus der Herrlichkeit Gottes geboren ist. Aus seiner Kraft. Nicht einfach, jetzt wird wieder in die Hände. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Auch in deinem Arbeitsplatz. So, das sind Herrlichkeitswege. Herrlichkeitswege auch an deinem Arbeitsplatz. Weißt du, wo du zum Berater zum Beispiel deines Chefs werden kannst, weil du so geniale Ideen hast, die von Gott kommen. Herrlichkeitswege. Sag mal, Herrlichkeitswege an meinem Arbeitsplatz. Herrlichkeitswege, Frieden zu bringen, wo du bist. Wo Streit ist, wo negative Worte sind, wo negatives Reden ist. Herrlichkeitswege heißt, ich bringe da Gott rein. Ich bringe da seine Liebe rein. Ich bringe da seine Freude rein. Ich bringe da seine Frische rein. Ich bring da seine Kraft rein in da, wo ich bin. Halleluja. Weil ich bin ja voll mit Kraft. Voll mit Kraft. Das ist eine Sache im Glauben, die wir nehmen. Weißt du, du kriegst hier eine Zuteilung. Und jeden Tag geht es weiter. Sagst du, ja, ich nehme die Zuteilung. Ich esse vom Baum des Lebens. Ich trinke. Ich esse dein Fleisch, Herr. Ich trinke von deinem Blut und neue Kraft kommt. Wir nehmen heute noch Abendmahl. Halleluja. Und es ist auch ein Herrlichkeitsweg. Halleluja. Von ihm zu essen. Hier heißt es Sprüche 3,5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Und stütze dich nur ein bisschen, immer mal wieder, auf deinen Verstand. Immer mal wieder, wenn du nicht so richtig von Gott hörst, dann, was sagt der Verstand? Nein, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Und was macht er dann? Er ebnet deine Pfade. Das ist der Schlüssel. Wir entscheiden uns, Herr, ich will deine Wege gehen. Ich will echt keinen. Ich habe so genug von meinen eigenen Wegen. Hast du auch genug von deinen eigenen Wegen? Oh, die letztlich tot bringen, ja. Ich will deine Wege gehen. Und ich erkenne dich auf meinen Wegen. Und dann macht er die Wege eben. Er ebnet es. Er setzt dir nicht 1000 Berge vor, sondern er ebnet deine Wege. Ich hatte einen Traum vor ein paar Tagen. Und da waren wir unterwegs mit ein paar Leuten aus der Gemeinde, ich weiß nicht genau, wer es war, aber wir waren in der Gemeinde unterwegs und waren draußen und sind so durch die Pampa gelaufen. Und plötzlich war vor uns wirklich ein Riesenberg. Und es war wie mit Schiefern so, kennt ihr so dunkelgraue Schieferplatten. Und die waren nass und es ging wirklich fast senkrecht hoch. Und ein paar sind da echt... Ich habe gesagt, so, und da gehen wir hoch. Und ich dachte, Hammer, Leute, ihr seid echt powerful. Aber es war gefährlich. Man hätte abstürzen können. Und ich habe gewusst, boah, das packe ich nicht. Das ist mir zu steil einfach. Und dann kam die Gnade Gottes. Und ich glaube, die hat mit Herrlichkeitswegen zu tun. Wirklich plötzlich stand vor diesem Berg. Plötzlich kommt ein Seil und ein Sitz. Wie so, kennt ihr so Nylon-Mischgewebe, so wie so Campingsitze. Aber es war nur ein Sitz, es hatte keine Lehnen, es hat keine Füße oder irgendwas. Es war nur dieser Sitz und das Seil. Also eine bisschen wackelige Angelegenheit insgesamt. Ich brauchte unbedingt das Seil. Und dann habe ich mich also draufgesetzt, so dann mit dem Seil. Und wusch ging's hoch. Über Wiesen, über Felder. Und dann ging es wieder runter. Und dann bin ich wieder mit Menschen gelaufen, auch die ich nicht kannte. Musste Autos teilweise ausweichen, weil ich war ja in diesem kleinen Sitz unterwegs. Ne? Und mit diesem Seil nur. Und dann ging es wieder hoch. Und ich glaube, das ist wirklich ein Bild für uns alle, wo Gott uns alle führen will und sagt, du lass von deinen eigenen Wegen. Und nimm doch mein Seil und mein Sitz. Und es wird sich immer mal ein bisschen, also auch im Traum war es so, ich musste mich schon wirklich, es war etwas herausfordernd, es war auch ziemlich, ging dann ziemlich runter, so, wenn ich runtergeguckt habe. Also ich war 100%ig abhängig. Und das will er auch von dir. Dass wir uns einfach in diesem abhängigen Zustand bewegen. Und dann müssen wir nicht diese 90 Grad Berge hochmarschieren, sondern er zieht uns hoch. Er will dich hochziehen in diesem Jahr und dich wirklich hochnehmen und uns alle hochnehmen. Oh, danke Herr, dass du uns hochnimmst dieses Jahr. Hochnimmst dieses Jahr. Hochnimmst auf Herrlichkeitswege. Weil in diesen Herrlichkeitswegen ist immer auch diese Leichtigkeit drin. Es sind nicht komplizierte Wege, sondern da ist seine Leichtigkeit. Seine Herrlichkeit ist auch seine Leichtigkeit. Das Einzige ist, dass du sicherstellst, ich bin voll mit ihm verbunden. Und da passt kein Blatt Papier zwischen mich und Gott. Und es passt auch kein Blatt Papier zwischen meine Geschwister und mich. Halleluja. Die Herrlichkeitswege sind Wege, die wir in Liebe gehen. In Liebe zu Gott, aus seiner Liebe und in Liebe untereinander. Sagst du Amen? Oh, Halleluja, in Liebe untereinander. Wir können es uns nicht leisten, Anstöße zuzulassen auf diesen Herrlichkeitswegen. Dann geht die Leichtigkeit weg. Oh, dann wird es schwer. Sag mal, ich lasse keine Anstöße zu. Oh, ich vergebe. Ja, das ist wichtig. Manchmal vergessen wir zu vergeben. Sagen, gehen einfach weiter, so passt schon, ist schon okay, in Ordnung. Und dann merkst du plötzlich, es wird schwer. Es wird irgendwie schwierig. Dann sagst du, nee, ich gehe den Weg des Vergebens. Auch wenn es nur kleine Sachen sind. Ich vergebe immer wieder. Ich lasse nicht zu, dass sich was in meinem Herzen aufstapelt, noch was dazukommt. Ah, wusste ich's doch. Die Person reagiert immer so und immer so und immer mehr festigt sich ein Bild in dir, dass die Person so und so ist. Und Gott sagt dir heute, vergib ihr. Vergib ihr doch einfach. Vergib deinem Ehepartner oder jemand in deiner Dienstgruppe oder egal, am Arbeitsplatz. Lass sie doch los und wähl den Weg der Liebe. Und es wird wieder leicht. Es wird wieder einfach in deinem Leben. Oh, und es geht wieder hoch. Denk immer an den Sitz, Nylon-Mischgewebe. Und schon. Und Seil. Und dann geht's wieder los. Jetzt geht's wieder hoch. Halleluja. Das ist so wunderbar. Oh, ich lese euch noch den 1. Korinther 13. Das ist wirklich, guck mal hier, da sagt jetzt in 1. Korinther 12, 31, was sagt Paulus? Und ein Weg noch darüber hinaus, sage ich euch. Das ist der Weg, der hochgeht. Das ist der Herrlichkeitsweg. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und dann geht es so weiter. Und in Verse 4 bis 7, und da kannst du auch, statt Liebe kannst du immer deinen Namen einsetzen. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist freundlich. Irina ist geduldig und freundlich. Halleluja. Sabrina auch. Amen. Sie kennt kein Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Huiuiuiui. Ha! Es ist stark. Es ist der Herrlichkeitsweg, den wir gehen. 2026 hier bei Glory Life. Halleluja. Und darüber hinaus, wir hören dann nicht am Ende, am 31. auf. Sondern wir gehen den. Das ist unser Lebensweg. Das ist unser Lebensweg. Wir beharren nicht auf unseren Rechten immer. Muss nicht immer das letzte Wort haben. Guck deinen Ehepartner an. Oder dein Mitgeschwister. Also bitte, nicht nur die armen Ehepaare hier immer. Weißt du, das ist so wunderbar. Gott nimmt uns hoch. Er sagt wirklich über den menschlichen Wegen, vertrau mir doch mal dieses Jahr. Oder ja, vertrau mir doch mal, über diesen menschlichen Wegen zu gehen. Ich habe da Wege für dich vorbereitet, die über dem menschlichen sind. Und du kannst dich heute entscheiden, diese Wege zu gehen. Diese Liebeswege, die Freudenwege, sie sind immer von Freude auch begleitet. Sie sind von Herausforderungen begleitet. Aber da ist die Kraft Gottes wieder da, damit wir bei weitem überwinden. Es sind Überwinderwege, weil Gott überwunden hat. Halleluja. Und deshalb überwinden wir bei weitem. Bei weitem überwindest du. Es ist ein Überwinderjahr für dich. Er sagt, ein Überwinderjahr. Herrlichkeitswege sind Überwinderwege. Es sind Glaubenswege, wo du schon ergreifst, was du sehen möchtest. Vorbereitete Werke sind auf diesen Wegen. Es sind vorbereitete Wege und die Werke sind auch vorbereitet auf deinen Weg. Sag mal, meine Werke sind vorbereitet. Und ich gehe auf ihn. Und ich nehme alles ein, was Gott da vor mich hingelegt hat. Und ich schaue nicht zurück, sondern ich gehe diesen Siegesweg. Ich gehe diesen Überwinderweg. Und ich lasse mich hochnehmen. Und ich halte mich fest am Seil. Ganz fest am Seil. Und ich weiß, es fliegt ganz hoch und ich falle nicht runter, sondern ich gehe diesen Weg. Und Frucht kommt hervor. Lass uns mal zusammen noch aufstehen. Und Frucht kommt hervor. Und Frucht kommt hervor. Und Frucht kommt hervor. Und Frucht kommt hervor. Oh, Frucht kommt hervor. Frucht kommt hervor aus deinen Wegen, die du gehst. Ausgeliefert an den Herrn. Starke Frucht, Glaubensfrucht, Heilungsfrucht, Wiederherstellungsfrucht, Versöhnungsfrucht, Glaubensfrucht. Halleluja. Das alles ist in diesen Herrlichkeitswegen. Und wir sind entschieden, sag ich bin entschieden, diese Herrlichkeitswege zu gehen. Auch wenn sie mal herausfordernd sind. Aber ich weiß, deine Kraft ist da. Und dein Sieg ist da. Und ich gehe von Kraft zu Kraft. Und von Sieg zu Sieg. Und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich werde sehen, was kein Auge gesehen hat. Und kein Ohr gehört hat. Und es in keines Menschen Sinn gekommen ist. Du hast es für mich vorbereitet. Auf diesen Herrlichkeitswegen. Halleluja. Epheser 3,20. Dem aber, der über alles hinaus unendlich viel mehr tun kann, als wir bitten oder uns ausdenken können. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus. Auf alle Zeit, in alle Ewigkeit. Dem, der über alles hinaus zu tun vermag. Herr, wir glauben dir, dass du in diesem Jahr über alles hinaus zu tun vermagst, über das, was wir erbitten oder uns vorstellen können. Bist du da bereit? Bist du dabei? Hebst du deinen Kopf und sagst, Herr, ich glaube dir für die Wege und für die Dinge, die noch über meine Vorstellung hinausgehen. Noch was ich mir erdenken kann in meinem recht kleinen Hirn. Aber das geht noch. Darüber hinaus. Rüber hinaus. Weil ich dir vertraue, Herr. Und Herrlichkeit kommt hervor. Und Dinge, von denen ich mir nicht hätte träumen können, dass sie passieren. Sie kommen hervor. Menschen kommen ins Reich Gottes. Ich bleibe dran. Sag, ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Ich bin nicht von denen, die zurückweichen. Ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Und diese Herrlichkeitswege eröffnen sich vor mir. Mehr und mehr. Und Frucht kommt. Und Frucht ist zu sehen. Herrlichkeitsfrucht. Und ich bin immer mehr so wie du, Herr. Sag mal, ich bin immer mehr so wie du, Herr. Ich tue deine Werke. Und sogar noch Werke drüber hinaus. Und du freust dich darüber. Und ich bring dir Frucht. Meine ganze Frucht lege ich zu deinen Füßen. Und gebe dir alle Ehre. Alle Ehre. Alle Ehre unserem Gott. Alle Ehre unserem Gott. Alle Ehre. Alle Ehre für die Herrlichkeitswege. Alle Ehre geben wir dir, Herr. Ehre, danke für die Herrlichkeitswege, die du uns führst, weit über alles hinaus, was wir dachten oder aus eigener Kraft hätten tun können. Amen und Amen. Danke, Jesus. Wow, was für ein Hammerwort. Halleluja. Komm, geben wir der Irina nochmal einen kräftigen Applaus. So ein Hammer, Hammer, Wort, preist den Herrn. Herrlichkeitswege, da ist schon die Botschaft in sich ein Herrlichkeitsweg. Amen. Also, ich glaube wirklich, eine Schriftstelle hat gerade Irina zum Schluss gesagt, die wirklich so ein Schlüssel ist, ja, dass wir ihm glauben, für über die Maßen, über das hinaus, was wir erbitten oder erdenken können. Also, die Sache ist die, diese Herrlichkeitswege, von denen wir sprechen hier, sind Wege, die jenseits deines Verstandes sind, wenn du sie gehst. Und deswegen manchmal extrem herausfordernd für deinen Verstand, wenn du sie gehst. Aber der Punkt ist, die Resultate, die aus den Herrlichkeitswegen hervorkommen, sind eben auch jenseits von deinem Verstand. Amen. Halleluja. Weißt du? Natürliche Wege, die dein Verstand versteht, bringen natürliche Resultate, die dein Verstand auch versteht. Aber Gott hat uns dafür bestimmt, Wege zu gehen, die unser Verstand nicht versteht, damit Resultate hervorkommen, die unser Verstand auch nicht versteht. Amen. Und somit kriegt Gott die Ehre. Amen. Halleluja. Weißt du, für Herrlichkeitswege bekommt immer Gott die Ehre, weil es sich kein Mensch hätte erdenken können, kein Mensch hätte überlegen können und kein Mensch hätte es auch bewirken können. In dem Moment, wo du aussteigst aus den Wegen, die du in deiner eigenen Kraft bewirken kannst, gibst du Gott die Möglichkeit, in seiner Kraft zu wirken. Amen. Und die Ergebnisse sind wow. Also wenn du Wege gehst im natürlichen, menschliche Wege und du es gut machst, auf deinen Wegen, also deinen Job gut machst zum Beispiel, dein Geschäft gut machst und so weiter, dann hast du gute Resultate. Aber wenn du, und dann kriegst du die Ehre dafür, ja? Weil dann sagen sie, ja, er hat gut geschafft, gut gemacht, deswegen hat er jetzt gute Resultate. Aber wenn du Herrlichkeitswege gehst, die jenseits von deinem Verstand sind, die du nicht dir erdenken kannst, die du nicht verstehen kannst, dann kommen Resultate hervor, die du auch nicht verstehen kannst, weil Gott sie bewirkt und Gott bekommt die Ehre. Amen. Halleluja. Sind wir entschieden für diese Herrlichkeitswege? Oh, preis den Herrn. Das ist so gut. Weißt du, ich möchte euch noch kurz zum Schluss ein paar Worte sagen über den ultimativen Herrlichkeitsweg. Was ist der ultimative Herrlichkeitsweg? Der ultimative Herrlichkeitsweg, den du im Wort Gottes siehst, den extremsten aller Herrlichkeitswege, am extremsten herausfordernd für den Verstand und für alles menschliche Denken, aber auch am extremsten in seinen Auswirkungen, ist das Kreuz von Jesus. Amen. Weißt du, im Gehorsam dem Vater gegenüber ist Jesus ans Kreuz gegangen und ich sag dir, keiner hat's verstanden. Und keiner hat gesagt, oh toll, dass du diesen Weg gehst. Seine Jünger haben ihn versucht abzuhalten. Sie haben ihn ermahnt. Petrus hat ihn ermahnt, hat gesagt, sag doch nicht sowas, dass du gekreuzigt wirst, dass du sterben wirst. Sie haben ihn ermahnt. Als es dann soweit war, sind sie alle davongelaufen. Sie haben ihn verlassen. Petrus hat ihn verleugnet. Im besten Fall standen sie weit entfernt am Kreuz. So ein, zwei Jünger standen noch weit entfernt am Kreuz. Aber weißt du, sie haben nicht verstanden, was da passiert. Dieser Weg war für den Verstand völlig unverständlich. Selbst Jesus musste kämpfen in Gethsemane und er hat gesagt, Vater, wenn es wirklich dein Wille ist, dann bin ich bereit, aber lass es lieber anders sein. Verstehst du? Auch seine Seele hat diesen Weg, also hat Schwierigkeiten gehabt, diesen Weg zu verstehen. Er konnte so viel verstehen, wie der Vater will es. Und deswegen war er gehorsam. Und weißt du, mehr musst du nicht wissen in deinem Leben, wenn du Wege gehst mit Gott. Du musst nur wissen, der Vater will es und ich bin gehorsam. Mehr musst du nicht wissen. Du musst nicht verstehen währenddessen. Du musst nicht fühlen währenddessen. Du musst nicht währenddessen sagen, wow, das ist ein Herrlichkeitsweg. Wow, fühlt sich das gut an. Nein, manchmal geht es dir so wie Irina in dem Traum. Oh, ich halte mich fest. Hoffentlich geht es gut aus. Amen. Aber weißt du, du gehst im Gehorsam. Jesus ist im Gehorsam gegangen und er ist den extremsten Herrlichkeitsweg gegangen, den ein Mensch jemals gehen kann. Er ist so weit gegangen, dass er am Kreuz vom Vater getrennt wurde. Er hat zugelassen, dass er vom Vater getrennt wurde. Es gibt keinen extremeren Weg. Wenn du sagst, wow, ich gehe den extremen Herrlichkeitsweg. Ich sage dir, der Herrlichkeitsweg von Jesus ist noch viel extremer. Amen. Bis in die Trennung vom Vater ist er hineingegangen, aus purem Gehorsam Gott gegenüber. Extrem unverständlich für den Verstand und für das menschliche Denken. Aber ich sag dir, die Auswirkungen waren ebenfalls so extrem wie kein anderer Weg, den ein Mensch jemals gegangen ist. Also nach 3 Tagen stand er aus den Toten auf, heißt es im Wort Gottes, durch die Herrlichkeit des Vaters wurde auferweckt aus den Toten, hat damit für uns alle den Tod überwunden, die Sünde überwunden, den Teufel überwunden, ist siegreich aufgefahren in den Himmel, in die Herrlichkeit des Vaters, um uns allen dieselbe Herrlichkeit zu geben. Weißt du, wenn du irgendwie Herrlichkeit in deinem Leben erlebst, dann ist es einzig und allein darauf zurückzuführen, dass Jesus diesen ultimativen Herrlichkeitsweg gegangen ist. Amen. Ja, gebt mal ihm die Ehre. Halleluja. Ihr könnt übrigens die Abendmahlstische schon mal bereit machen. Weil weißt du, Jesus hat nicht umsonst gesagt, als er das Abendmahl gestiftet hat, und er hat das Abendmahl auch nicht umsonst gestiftet, nur irgendwie so als ein kleines, so nach dem Motto, ja, es braucht auch Rituale in der Gemeinde, ne? Es braucht so, dass man halt auch mal so ein Ritual hat oder so. Nein, sondern er hat gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und was hat er damit gesagt? Er hat gesagt, erinnert euch, haltet euch vor Augen diesen ultimativen Herrlichkeitsweg, den ich gegangen bin. Also indem du das Abendmahl nimmst, hältst du dir die Zeichen seines ultimativen Herrlichkeitsweges vor Augen. Weißt du, aus seinem zerbrochenen Leib heraus, aus seinem misshandelten, zerbrochenen Leib heraus, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Amen. Also das ist ein extremer Herrlichkeitsweg. Sich zerfetzen, zerschlagen zu lassen, den Rücken zerfetzen zu lassen, damit Heilung hervorkommt für uns. Das, weißt du, da wäre nicht ein Mensch nie im Traum drauf gekommen, dass das funktionieren könnte. Aber weißt du, Jesus ist diesen Weg gegangen im Gehorsam. Und durch seine Wunden ist uns allen Heilung geworden. Halleluja. Und Jesus sagt, ja, haltet euch meinen zerbrochenen Leib vor Augen, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ja, Lukas 22, Vers 19, da spricht Jesus diese Worte, als er dieses letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, das eigentlich das erste Abendmahl war. Eigentlich war es das erste wirkliche Abendmahl, das er mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und seit 2000 Jahren feiern wir das immer wieder neu. Und da heißt es, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Mit anderen Worten, haltet euch diesen Herrlichkeitsweg meines zerbrochenen Leibes vor Augen. Und indem ihr euch meinen zerbrochenen Leib vor Augen haltet, haltet ihr euch gleichzeitig auch vor Augen, was durch meinen zerbrochenen Leib hervorgekommen ist. Weil dieser Herrlichkeitsweg hat Heilung hervorgebracht. Dieser Herrlichkeitsweg hat für uns Gesundheit hervorgebracht. Dieser Herrlichkeitsweg hat für uns einfach all diese Frucht gebracht, die scheinbar Jesus aufgegeben hat. Er hat seine Gesundheit aufgegeben, er hat seinen Körper aufgegeben, er hat sein körperliches Wohlbefinden völlig aufgegeben. Das war ein Herrlichkeitsweg. Ultimativ für uns. Und er sagt, ja, haltet euch den vor Augen. Weil indem du dir den Herrlichkeitsweg von Jesus vor Augen hältst, hältst du dir vor Augen, dass wenn du Herrlichkeitswege gehst, die du nicht verstehst, dann werden sie genauso wie bei Jesus Herrlichkeit hervorbringen. Weil der ultimative Weg von Jesus hat ultimative Herrlichkeit hervorgebracht. Wenn du Herrlichkeitswege hier in diesem Leben gehst, dann wirst du auch manchmal Herausforderungen erleben. Und dann wirst du auch etwas von dem Kreuz von Jesus in deinem Leben erleben. Aber wenn du dein kleines Kreuz, ich sage es immer so gerne, wenn du dein kleines Kreuz im Vergleich zum großen Kreuz von Jesus, es ist ein kleines Kreuz, auch wenn du vielleicht sagst, oh, keiner leidet so wie ich, ja, er hat noch mehr gelitten. Ja, aber wenn du dein kleines Kreuz nimmst und du bringst es zur Deckung mit seinem großen Kreuz, mit anderen Worten, mit seinem ultimativen Herrlichkeitsweg, dann kannst du darin bereits sehen, die Herrlichkeit, die für dich bereitet ist. Du magst vielleicht in einem Moment durch ein kleines Kreuz durchgehen, aber dahinter wartet die größere Herrlichkeit. Amen. Deswegen kann Paulus sagen, 2. Korinther 4, 17, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Also was hat Jesus gesagt, was sollen wir anschauen? Sein zerbrochenen Leib. Sein vergossenes Blut. Er hat sein Blut vergossen, sein Leben aufgegeben, damit wir ultimatives Herrlichkeitsleben haben können. Amen. Er hatte alle Herrlichkeit beim Vater, aber Philipper 2 sagt, er hat es nicht für einen Raub gehalten. Das heißt mit anderen Worten, er hat es nicht festgehalten, sondern er hat es aufgegeben. Er hat es losgelassen, damit wir Herrlichkeit haben können. Amen. Das heißt, wann immer du Dinge in deinem Leben siehst, Herrlichkeitswege beinhalten immer auch ein Stück weit Kreuz, weil du es eben, während du sie gehst, siehst du es nicht. Du kannst es eben ja nicht erdenken. Weißt du, es wäre kein Kreuz, wenn du sagen könntest, ja genau, ich weiß genau, jetzt gehe ich da durch und dann kommt das und das hinterher raus. Aber du weißt es ja nicht, sondern du gehst in blindem Gehorsam. Das ist der Herrlichkeitsweg. Aber eins kannst du wissen, es wird Herrlichkeit hervorkommen. Wie auch immer Gott das macht, es mag geheimnisvoll sein, es mag nicht nachvollziehbar sein für deinen Verstand, aber es gilt, es wird am Ende Herrlichkeit hervorkommen, wenn du ihm vertraust und wenn du mit ihm gehst. Und deswegen sagt Jesus, dies tut, so oft ihr es esst und so oft ihr es trinkt. Ja, Vers 20, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl, sagte er, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Tut es zu meinem Gedächtnis. Haltet es euch vor Augen. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen uns seinen Herrlichkeitsweg vor Augen halten. Amen. Seid ihr bereit? Halleluja. Okay, kommt hier an die Tische hier vorne, da hinten überall, verteilt es in die Tische. Geht einfach an die Tische, nehmt euch ein Stück Matzen und nehmt euch einen Becher mit Wein oder Saft, wie du möchtest. Es steht dran, was es ist. Wenn du über Livestream zuschaust, nimm dir jetzt einfach auch einen Becher mit Saft oder Wein. Nimm dir ein Stück Brot. Und lass uns gemeinsam wirklich diesen Herrlichkeitsweg Gottes vor Augen halten, diesen Herrlichkeitsweg von Jesus. Und lasst uns gleichzeitig wirklich die Frucht davon säen. Lasst es uns in Anspruch nehmen in Jesu Namen. Halleluja. Und da noch nicht essen oder trinken, sondern wir tun das zusammen. Ja, wir halten es uns gemeinsam vor Augen. Halleluja. Reicht es da? Da drüben? Ihr habt noch nicht, oder? Doch, sie haben. Ja, okay. Halleluja. Hat jeder? Da hinten auch jeder? Okay, dann lasst uns einfach aufstehen zusammen und lasst uns das Brot hochhalten. Ja, lasst uns einfach es uns vor Augen führen. Lasst uns stehen und uns das Brot vor Augen halten. Und Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Herrlichkeitsweg der Misshandlung, den du gegangen bist. Wir danken dir für diesen Herrlichkeitsweg des zerbrochenen Leibes. Wir danken dir, Herr, dass du diesen Weg gegangen bist, damit wir durch deine Striemen Heilung bekommen. Und Herr, wir halten uns vor Augen, Herr, diesen Preis, den du bezahlt hast. Und gleichzeitig ergreifen wir im Glauben diesen Herrlichkeitsweg, den du für uns gegangen bist, Herr. Und wir nehmen Anspruch, was aus deinem zerbrochenen Leib herausfließt, nämlich Heilung für unseren ganzen Körper. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst es uns gemeinsam essen. Und da fließt Heilung, gerade jetzt. Danke, Jesus. Ich sehe wirklich, wie die heilende Kraft gerade hier bei jemandem in einen Magenbereich reinfließt. So, ich sehe das wie von der Seite, wie die heilende Kraft reinfließt. Und dieser Magen irgendwie, ich weiß nicht, war entzündet oder waren Probleme, Krämpfe oder was auch immer. Aber da kommt jetzt der Friede Gottes in deinen Magen. Halleluja, das ist seine Herrlichkeit. Durch seinen Herrlichkeitsweg ist die Herrlichkeit freigesetzt für deinen Körper. In Jesu Namen, ja, Reflux in Jesu Namen auch, wird gerade jetzt geheilt durch die Kraft von dem zerbrochenen Leib von Jesus. Gerade jetzt in Jesu Namen. Jemand hat so eine Entzündung im Auge und Gottes Kraft berührt dich gerade jetzt. Ich sehe auch noch jemand so mit so einem Korn, wie heißen diese Dinger, Gerstenkörner im Auge. Jesus berührt dich gerade jetzt. Vielleicht schaust du auch über Livestream zu. Die heilen heilende Kraft berührt dich gerade jetzt in Jesu Namen. Jemand wird geheilt auch an der Kopfhaut. Da ist so Ausschlag oder Juckreiz auch an der Kopfhaut. Und Gottes Kraft berührt dich gerade jetzt. Seine heilende Kraft berührt dich gerade jetzt. Jemand hat so ein, so ein Knubbel am Ellbogen, aber ich glaube, das ist wie so eine Wasseransammlung, ich weiß nicht, durch eine Entzündung oder was, Schleimbeutel, ja genau, das ist es, glaube ich. Ja, da steht sowas raus und die Kraft Gottes berührt dich gerade jetzt in Jesu Namen und es beginnt jetzt zu schrumpfen und zu schmelzen in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Jemand hat wirklich Schwierigkeiten, auf seinen Füßen zu stehen, weil du da Schmerzen hast und zwar direkt am Fuß, am einen Fuß oder sogar an beiden. Auf jeden Fall Schmerzen einfach beim Stehen unter der Fußsohle. Und in Jesu Namen berührt dich gerade jetzt die heilende Kraft. Durch seine Wunden ist dir Heilung geworden. Wenn du irgendwo Heilung in deinem Körper brauchst, dann einfach gerade jetzt, greif einfach mal hinein in diesen Bereich der Herrlichkeit, die Jesus für dich freigesetzt hat. Greif einfach hinein und sag, ja, ich ergreife diese heilende Kraft für mich jetzt. Ich ergreife es jetzt. Ich nehme es jetzt in meinen Körper hinein, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Jemand wird nur am Herzen geheilt, in Jesu Namen. Ja, da waren Ängste auch in Bezug auf dein Herz, in Jesu Namen. Dein Herz ist geheilt durch die Kraft des Heiligen Geistes jetzt, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater. Einige über Livestream, du hast gerade aktuell wirklich ein starke Grippe-Virus oder Grippe, wie nennt man das, Erkrankung, genau. In Jesu Namen, die heilende Kraft fließt gerade jetzt durch seine Wunden ist dir Heilung geworden. Halleluja. Greif einfach nochmal rein. Nimm deine Heilung, egal ob ich jetzt spezifisch ein Wort der Erkenntnis hatte oder nicht, in seinem zerbrochenen Leib ist diese Heilung. Dies tut zu meinem Gedächtnis, hat Jesus gesagt. Mit anderen Worten, haltet es euch vor Augen und seht diese Herrlichkeitssubstanz, die in meinem zerbrochenen Leib liegt. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Danke, Jesus. Ja, Halleluja. Auch Schmerzen, ich sehe das gerade noch, ich spüre, Heiliger Geist ist nicht fertig. Schmerzen weichen gerade jetzt in Jesu Namen. Schmerzen aus Gelenken, Schmerzen aus Knien, Schmerzen in Schultern, Schmerzen auch im Brustbereich, das sind Schmerzen im Rücken, in Jesu Namen. Diese Schmerzen, die gehen jetzt raus in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine heilende Kraft. Wow. Oh, ich glaube, das sind viele Heilungen hier. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer spürt gerade jetzt aktuell, dass die heilende Kraft ihn berührt hat? Wer spürt es? Streck mal deine Hand aus. Halleluja. Danke, Jesus. Überall. Danke, Jesus. Streck einfach deine Hand aus, wenn du spürst, die heilende Kraft hat mich berührt. Da, da, da, da hinten. Danke, Jesus. Da hinten auch. Da auch. Da, da drüben. Halleluja. Da hinten auch. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Weißt du, das ist sein... Ja, ihr habt den Becher in der Hand, ja. Halleluja. Weißt du, Herr, Halleluja. Amen. Wir können ihn auch ohne Klatschen die Ehre geben. Halleluja. Yes, Lord. Halleluja. Amen. Danke, Jesus, für dein Wirken. Halleluja. Danke, Herr. Und jetzt darfst du den Becher hochhalten. Halleluja. Und Jesus, wir danken dir für dein vergossenes Blut, Herr. Wir danken dir, Herr, dass darin die Vergebung unserer Sünden ist, Herr. Wir danken dir, dass darin die Aufhebung unserer Trennung von Gott ist, Herr, weil du dein Leben in die Bresche geworfen hast, Herr, weil du dich dazwischen geworfen hast, Herr. Herr, zwischen uns und Gott, in genau da, wo die Sünde war, Herr, da hast du dich reingeworfen, du hast es auf dich genommen. Herr, das war wirklich ein gewaltiger Herrlichkeitsweg und du hast geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, im Vertrauen bist du diesen Weg gegangen, im Vertrauen, aber in diesem Moment hast du nicht die Herrlichkeit gesehen. In diesem Moment hast du nicht gesehen, wie es ausgeht. Aber Herr, wir wissen, wie es ausgegangen ist, Herr, und wir halten uns vor Augen. Du hast diesen höchsten Preis bezahlt und Gott hat es beglaubigt und du bist auferstanden durch die Herrlichkeit des Vaters. Und jetzt haben wir durch dich ein neues, ein Auferstehungsleben, Herr, ein Herrlichkeitsleben. Jesus, wir danken dir für dieses neue Leben, Herr. Wir danken dir für die Vergebung durch dein Blut, Herr. Wir danken dir, Herr, für die Neuschaffung, Herr, die Neugeburt, Herr, in deinem Blut, Herr. Wir preisen dich, Herr, und wir halten es uns vor Augen und wir identifizieren uns damit. Wir machen uns eins damit, indem wir es jetzt gemeinsam trinken, in Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst es uns zusammen trinken. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja, Jesus, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass wir mit dir auf diesem Herrlichkeitsweg unterwegs sein dürfen, Herr. Danke, Herr, dass du uns wirklich zu Repräsentanten an Christi Stadt hier auf dieser Erde gemacht hast. Du hast uns befähigt, Herr, nicht mehr länger Sünder zu sein, die über diese Erde kriechen, Herr, sondern du warst der Erstgeborene unter vielen Brüdern, Herr. Und durch deinen Herrlichkeitsweg sind viele Söhne und viele Töchter hervorgekommen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass auch heute Morgen hier jeder einzelne Sohn, jede einzelne Tochter Gottes hervorkommt, Herr, in seiner oder in ihrer Bestimmung mehr und mehr, Herr, wirklich die Herrlichkeitswege beschreitet. Und ich danke dir, Herr, dass um jeden Einzelnen herum mehr und mehr diese Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Sabrina, komm nach vorne. Halleluja. Halleluja. Halleluja. An der Stelle. Ja, ich möchte euch bitten, einfach noch kurz stehen zu bleiben und jetzt auch nicht aufs Klo zu gehen oder so. Sondern, ich möchte euch hier im Raum und auch am Livestream fragen, auf welchen Wegen bist du unterwegs? Auf welchen Wegen bist du unterwegs? Bist du unterwegs wirklich auf deinen eigenen Wegen, auf deinem Job, Karriere, in deiner Familie, mit Freunden? Einfach deinem eigenen, ja, wie lebe ich mein Leben? Wie lebe ich mein Leben am besten? Oder bist du auf Herrlichkeitswegen unterwegs? Bist du unterwegs auf den Wegen Gottes? Gottes für dein Leben. Bist du unterwegs? Hörst du auf das, was Gott zu dir sagt? Hörst du auf die Stimme des Herrn und der sagt, geh dorthin, ich habe den Plan für dich, das ist der beste Plan. Und wie es unsere Pastorin gepredigt hat, es gibt einen Weg, es gibt nur einen Weg auf diese Herrlichkeitswege und es ist durch Jesus Christus, durch eine persönliche Beziehung zu Jesus, kannst du auf diese Herrlichkeitswege erst eintreten. Ohne Jesus ist kein Weg möglich. Du kannst in die Kirche gehen, du kannst Gott gut finden, aber nur durch eine persönliche Beziehung, indem wir ihn aufnehmen als deinen persönlichen Retter und Herrn, nur dann kannst du auf diesen Wegen gehen. Deswegen möchte ich dir, der du heute hier live bist oder am Livestream, die Möglichkeit geben, in diese Wege einzutreten, heute die Entscheidung zu treffen und sagen, Jesus, ich möchte ab heute mit dir zusammen gehen. Und ja, es bedarf einer Entscheidung, jeder Weg bedarf eine Entscheidung und du darfst diese heute treffen. Vielleicht bist du ja auch schon länger Christ und hast gemerkt heute im Laufe der Predigt, oh je, ich bin nicht mehr auf den Herrlichkeitswegen unterwegs. Ich bin auf meinen Karrierewegen unterwegs, ich bin in meiner Familie unterwegs. Da möchte ich dir heute auch die Möglichkeit geben, heute umzukehren, dieses Zeichen zu geben, nein Herr, ich gehe auf deinen Herrlichkeitswegen und da, wo der Feind mich vielleicht verwirrt hat oder vielleicht verführt hat, kehre ich um und gehe auf deinen Wegen. Oder vielleicht bist du ja auch schon länger Christ und warst auch auf den Herrlichkeitswegen, aber Sünde kam in dein Leben und du traust dich nicht mehr auf den Wegen zu gehen, weil du denkst, der Vater hat diese Wege ja blockiert, weil ich gesündigt habe. Dann möchte ich dir heute auch die Möglichkeit geben, jetzt zu Buße zu tun und sagen, Vater, vergib mir meine Sünden. Ich will wirklich wieder umkehren. Ich möchte mit dir wieder durchstarten. Ich möchte auf deinen Wegen gehen. Und ja, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Und ist jemand hier im Raum, der sagt, okay, dieses Gebet ist für mich. Ich weiß es in meinem Herzen. Ich muss jetzt dieses Gebet sprechen. Ja, der darf mir einfach das Handzeichen geben. Auch du am Livestream, du darfst die Hand heben, wenn du sagst, ja, ich möchte heute auf diesem Herrlichkeitswegen starten, dann möchte ich mit dir dieses Gebet sprechen. Und ich möchte dich ermutigen, ja, geh auf diesen Wegen, starte auf diesen Wegen. Heute kann sich dein Leben ändern. Heute ist der Tag des Heils, schreibt das Wort Gottes. Heute kann sich dein, ja, wirklich dein Leben verändern. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, gib mir ein Handzeichen, für wen ich beten darf. Du darfst einfach die Hand strecken und ich werde mit dir und für dich beten, dass die Wege Gottes für dich heute wirklich in Existenz kommen, dass alle Blockaden, die diesen Weg jetzt irgendwie blockiert haben, alle Hindernisse jetzt weggenommen werden. Ja, ich sehe deine Hand. Ist da noch jemand? Steck deine Hand aus. Ich sehe deine Hand. Wer ist da noch? Auch du am Livestream. Steck deine Hand zu Gott aus. Gott sieht deine Hand. Ist da noch jemand, der heute wirklich umkehren möchte, der heute sagen möchte, heute ist ein neuer Tag für mich. Heute mache ich ganze Sache mit Jesus. Heute lasse ich es nicht mehr an mir vorbeigehen, sondern heute wirklich gehe ich da rein. Dann zeig mir, für wen ich noch beten darf. Und ihr anderen, die ihr die Hand gehoben habt, ich möchte euch einladen, jetzt zu mir nach vorn zu kommen. Ich möchte gern mit euch beten, für euch beten, euch die Hand auflegen. Ihr dürft gern vorkommen. Ich habe gesehen, da hinten hat jemand die Hand gehalten, genau hier vorne. Ihr dürft gern zu mir nach vorn kommen und wir beten dieses Gebet zusammen. Und heute wird wirklich der Herr, Jesus wird dich berühren und heute wird ein neuer Tag starten für dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie ist dein Name? Heiko. Heiko, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, da war noch jemand. Ich habe da drüben auch noch eine Hand gesehen. Trau dich und komm wirklich vor. Und der Herr wird dich berühren. Es ist wirklich ein starker Moment. Ich möchte dich ermutigen, wirklich die Gelegenheit zu ergreifen, das jetzt vor Gott festzumachen. Sei mutig und komm wirklich vor und es wird wirklich dein Leben verändern. Halleluja. Ja, und dann ihr alle anderen, ihr dürft gern die Augen schließen, aber ich glaube, da kommt noch jemand. Genau. Halleluja. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wie ist dein Name? Jan. Hallo Jan. Halleluja. Ja, wer noch dabei sein möchte, darf gern noch davor kommen. Und ansonsten beten wir jetzt gemeinsam. Ihr dürft mir einfach nachbeten. Und ihr im Saal dürft mitbeten und auch hier im Livestream. Ihr dürft einfach sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Vergib mir, wo ich allein ohne dich unterwegs war. Vergib mir, wo ich getrennt von dir gelebt habe. Und komm jetzt in mein Leben. Sei der Herr meines Lebens. Ich will dir ab heute nachfolgen. Ich will deine Herrlichkeitswege gehen. Und danke, Vater, dass du mich nie verlässt und dass ich für immer dein Sohn und deine Tochter sein darf. In Jesu Namen. Amen. Ja, Vater, ich danke dir für meinen Bruder. Vater, ich danke dir, dass du ihn gerufen hast. Danke, Herr, dass du ihn siehst, Herr. Ja, Gott sieht dich. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Und Vater, ich danke dir wirklich, dass nichts, was in seinem Leben jemals passiert ist, ohne dass du es gesehen hast, Herr. Und Vater, ich danke dir, dass du Heilung schenkst, da wo Heilung benötigt wird, Herr. Danke, Jesus, dass du meinen Bruder jetzt ganz neu erfüllst, Herr. Danke, Herr, für Herrlichkeitswege, die vorbereitet sind. Danke, Jesus, dass du wirklich Hand in Hand mit ihm sein Leben lang jetzt gehst, Herr. Danke, Jesus, für offene Türen. Danke, Herr, für Nationen, in die er gehen wird, Herr. Vater, ich danke dir wirklich für deinen mächtigen Segen, Herr. Danke, Herr. Vater, und ich danke dir auch für meine Schwester. Danke, Herr, dass heute ein neuer Tag ist. Danke, Herr, dass das Alte vergangen ist und das Neues geworden ist, Herr. Danke, Herr, dass wirklich deine Herrlichkeitswege jeden Tag neu sind und dass es nie zu spät ist, einzutreten. Und danke, Herr, dass es wirklich bergauf geht, Herr, und nie mehr bergab. Danke, Herr, dass du Wunderbares und nie Dagewesenes und nie Gesehenes für sie vorbereitet hast, Herr. Danke, dass sie stark und mutig ist und vorangeht, Herr, für dich, Jesus, in deiner Gegenwart und in deiner Liebe, Herr. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ihr dürft sie mal applaudieren. Schön, dass ihr da wart. Hinter euch stehen jetzt noch liebe Freunde von uns, die gern weiter für euch beten, wenn ihr das wollt. Ihr dürft auch einmal umdrehen. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne in den Jugendgottesdienstraum gehen. Da könnt ihr gerne noch weiter sprechen oder Gebet empfangen. Und genau, ihr dürft mal applaudieren nochmal. So schön, Halleluja. Und wenn du am Livestream dieses Gebet zum ersten Mal mitgebetet hast, dann schreib uns einfach eine kurze E-Mail. Wir würden dich so gern kennenlernen und dir auch was Kleines schenken. Amen. Ja, vielen Dank, Sabrina. Halleluja. Gib mir auch nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Ja, schön auch alle, die über Livestream zuschauen, auch heute Morgen. Ich habe ein interessantes Foto zugeschickt bekommen, was wir so alles an Livestream-Zuschauern haben. Ja. Könnt mal das Foto einblenden. Ja. Hat jemand extra geschickt, da schauen Leute aufmerksam zu. Schau mal. Also, herzlich willkommen an alle Menschen und an alle Hunde über Livestream und sonstigen Tiere. Halleluja. Preist den Herrn. Und ihr Lieben, jetzt wollen wir noch zusammen Gottes Herrlichkeitswege auch über unseren Finanzen proklamieren, indem wir heute Morgen geben, indem wir heute Morgen jetzt eine Sammlung einnehmen, wollen wir Gottes Herrlichkeitswege proklamieren. Lass uns mal die Folie einblenden, was wir heute mal wieder proklamieren wollen, weil das sind auch Herrlichkeitswege. Ja, du säst einen Samen, das heißt, du gibst etwas weg, ja, nämlich so wie der Heilige Geist es dir zeigt, auch da bist du gehorsam, ja, wenn er dir was zeigt, wo du in deinem Verstand tilt und sagt, oh, wirklich, dann wenn er es dir sagt, sei gehorsam, ja, aber die Sache ist die, wenn du auch in deinem Geben, wenn du mit deinen Finanzen Herrlichkeitswege gehst, dann kannst du auch damit rechnen, dass du eine Herrlichkeitsernte siehst. Amen. Ja, und deswegen wollen wir heute Morgen gemeinsam das auch für unsere Saatkörner, die wir säen, zusammen proklamieren. Das ist von Colin Urquhart aus England, diese Folie. Du kannst ja noch viel mehr Sachen einfügen, aber es sind einfach verschiedene Dinge oder verschiedene Möglichkeiten, wie die Ernte Gottes zu dir kommt, einfach während du einfach herrlichkeitsgemäß gibst. Also lass uns das zusammen proklamieren. Indem wir diesen Samen heute säen, glauben wir dem Herrn für Arbeitsstellen oder bessere Arbeitsstellen, Gehaltserhöhungen und Zulagen, Gewinne, Abschlüsse und Provisionen, Vermächtnisse, Immobilien und Erbschaften, Zinsen und Dividenden, Rabatte und Rückzahlungen, Schecks im Briefkasten, Geschenke und Überraschungen, bezahlte Rechnungen, Streichung von Schulden, unvorhergesehene Überweisungen, unerwartete Schnäppcheneinkäufe. Es ist Zeit zum Säen. Halleluja. Amen. Lasst uns dem Herrn glauben für seine Herrlichkeitswege. Frag ihn, Herr, was ist dein Herrlichkeitsweg für mich heute Morgen im Geben? Und dann tust du das, was er dir gezeigt hat, im Gehorsam, hier vor Ort, entweder in Bar, wenn du es in Bar dabei hast, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl liegt. Den Betrag eintragen, mit nach Hause nehmen, dann überweisen in den nächsten Tagen. Die andere Hälfte tust du in den Eimer rein, als Zeichen, dass du gegeben hast. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir da auch die Infos eingeblendet, wie du da geben kannst. Entweder ganz normal überweisen mit der IBAN oder du kannst auch PayPal nutzen oder du kannst deine Kreditkarte nutzen, einfach über unsere Homepage, glorylife.net. Also, lasst uns gemeinsam das tun. Lasst uns gemeinsam die Herrlichkeitswege gehen, die er uns führt jetzt in unserem Geben. Amen. Geben wir die einmal durch. Preist den Herrn. Halleluja. Ja, Irina hat ja schon nochmal auf mein neuestes Buch hingewiesen, geistliche Leiterschaft, deine Bestimmung. Wir sind alle dazu bestimmt, geistliche Leiter zu sein. Wenn du das einfach auch noch signiert haben möchtest, komm gerne auf mich zu, ich signiere es dir auch. Ich glaube, das ist wirklich ein Grundlagenbuch für jeden Gläubigen, um wirklich zu lernen, wie wandle ich im Geist, wie bringe ich Frucht im Geist. Und heute haben wir ja jetzt im Anschluss an den Gottesdienst unser Glory House Leitertreffen auch. Glory House Leiter lesen ist sowieso das Buch, preist den Herrn, nur nebenbei bemerkt. Aber ich wollte euch gerne ein paar Zeugnisse vorlesen, einfach auch aus den Glory Häusern, was so alles passiert in den Glory Häusern. Ja, zum Beispiel hier aus einem Glory House kommt der Bericht nach Worten der Erkenntnis sind Knieschmerzen verschwunden, bei einem anderen Teilnehmer sind die Magenprobleme verschwunden, eine Frau hat tiefe Vergebung erhalten und bei einer anderen Frau wurde die Blase geheilt. Halleluja, preist den Herrn, alles an einem Abend, danke Jesus. Im anderen Glory House wurde eine Teilnehmerin während des Gebets sofort von einer Mandelentzündung geheilt. Preist den Herrn, das ist auch übernatürlich. Und hier haben wir, genau, das passt auch jetzt zum Geben, hier haben wir aus einem Glory House den Bericht auch von übernatürlicher Versorgung. Da steht hier, wir Glory Häusler sind Geber des Zehnten und von Opfergaben und haben nach Gebet schon viele Versorgungswunder erlebt, wie zum Beispiel schöne, bezahlbare Wohnungen, gute Arbeitsplätze oder unerwartete Geschenke. In unserer Mitte der Postbote, also Sie haben einen Postboten in Ihrer Mitte. Er hat in der Vorweihnachtszeit 2025 bei Ausübung seiner Tätigkeit so viel Trinkgeld bekommen, dass er davon das Encounter-Wochenende finanzieren kann und darüber hinaus noch empfangenes Geld übrig hat. Wer gibt, dem wird gegeben werden. Halleluja. Lukas 6,38. Preist den Herrn. Ist es nicht stark? Halleluja. Und hier auch noch eine Teilnehmerin hat im Glory House erzählt, wie sie hier im Gottesdienst war. Sie hatte eine heftige Lungenentzündung gehabt, war seit 4 Wochen das erste Mal wieder im Gottesdienst. Und sie schreibt, beziehungsweise ein Teilnehmer erzählt, er schreibt, wir haben neue Mitbewohner aus Griechenland im Haus und da ist so einiges los. Fast nur im Bett liegend fühlte ich mich so manchen dämonischen Angriffen mehr oder weniger stark ausgeliefert. Während des Lobpreises in der Gemeinde, also er war dann hier im Gottesdienst, veränderte sich die Atmosphäre so stark, wie viele von euch haben heute erlebt, wie im Lobpreis sich die Atmosphäre verändert hat? Halleluja. Veränderte sich die Atmosphäre so stark, dass ich plötzlich Engel sah, die anfingen, mir schmutzige Kleider auszuziehen. Es waren mehrere Schichten und zum Schluss noch ein schwarzer Taucheranzug, wie eine zweite Haut. Diesen schlitzten die Engel auf und rissen ihn mir vom Körper. Und dann wurde ich überkleidet mit weißen, leuchtenden Kleidern. Diese fühlten sich so wunderbar an, frisch und duftend und sehr flauschig, einfach himmlisch. Endlich kam Freiheit und es flossen Tränen voller Freude und Dankbarkeit. Halleluja, Gott ist so gut. Welch eine Power liegt im Lobpreis. Amen. Preist den Herrn. Geben wir mal dem Lobpreisteam auch noch mal einen kräftigen Applaus. Auch heute Morgen wieder. Wow. Das ist atmosphärenverändernd, lebensverändernd. Du weißt auch da, weißt du, in diesen Herrlichkeitswegen, die wir im Lobpreis gehen, wir wissen oft gar nicht, was da alles passiert bei jedem Einzelnen. Wir bekommen nicht all die Zeugnisse, aber hier hast du mal wieder eins einfach, wo du sehen kannst, wow, Gott ist echt am Wirken, gerade auch im Lobpreis. Lobpreis ist ein wichtiger Herrlichkeitsweg. Amen. Und jetzt segnen wir noch die Sammlung. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir Gebende sind, Herr, auf den Wegen der Herrlichkeit, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir Empfangende sind auf den Wegen der Herrlichkeit, Herr. Und Herr, so wie die Wege, die du uns manchmal führst im Geben, manchmal krass sind, manchmal vielleicht auch extrem sind, so sind auch deine Wege, uns einfach es wiederzugeben, extrem, Herr. Ja, du gibst zurück, sagt dein Wort, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Du speist Tausende von Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen, Herr. Danke, Vater, Herr, für deine übernatürlichen Wege, Herr. Und wir setzen sie frei auch für Versorgung deiner Kinder, Herr. Wir setzen es frei, wie wir es vorher proklamiert haben, Arbeitsplätze, Herr, übernatürliche Geldquellen, Herr, Versorgung, Herr, all diese Dinge, Herr, wir danken dir, Herr, für deine Herrlichkeitswege im Leben von jedem Einzelnen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Und ihr Lieben, das ist auch ein Herrlichkeitsweg mit den Tüchern und Kleidungsstücken, den auch manche Leute nicht verstehen. Wir haben schon manchmal Leute gehabt, die wollten mir es ausreden, haben gesagt, was machst du da? Willst du behaupten, dass die Kleidungsstücke besonders heilig sind oder was? Nein, das behaupte ich nicht, sondern wir gehen einfach den Herrlichkeitsweg, den die Bibel uns vorgezeichnet hat. Ja, sie haben in Apostelgeschichte 19,11, sie haben einfach die Kleidungsstücke genommen, Paulus hat sie berührt und sie wurden auf die Kranken gelegt, die nicht da sein konnten und die Kranken wurden gesund. Und so heißt es da, hat die ganze Provinz Asien am Ende das Evangelium gehört. Ja? Also auch durch Übertragung per Kleidungsstück. Dein Verstand versteht es nicht, meiner auch nicht. Ja, ich bin jetzt kein Textilexperte, aber so viel weiß ich, dass Textilien und Salbung jetzt vom Natürlichen her nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben. Aber Gott sagt es so und wenn Gott es so sagt, dann ist es ein Weg, den wir gehen können und gehen sollen. Dann ist es ein Herrlichkeitsweg. Und deswegen streck einfach mal deine Hände aus, wir legen dann einfach gemeinsam die Hände auf. Dann ist es die geballte Ladung des gesamten Leibes, Vater. Und wir danken dir, Herr, dass du uns führst und leitest auch diejenigen, die ihre Tücher da hineingelegt haben und ihre Kleidungsstücke, dass du sie führst und leitest auf Herrlichkeitswegen, Herr. Herr, den Kranken diese Tücher aufzulegen, den Gebundenen, Herr. Menschen in der Psychiatrie vielleicht, Herr. Leuten auf der Intensivstation, ja, vielleicht sogar Toten, Herr. Diese Tücher aufzulegen, Herr. Und dein Wort sagt es, Herr. Die Kraft Gottes speichert sich offensichtlich in diesen Tüchern und Kleidungsstücken. Und so setzen wir es frei, Herr, dass wo immer diese Tücher und Kleidungsstücke aufgelegt werden, Herr, kommen diese Herrlichkeitswunder hervor, Herr. Herr, es sieht klein und bescheiden aus, wenn wir auf solche Tücher die Hände legen. Aber es ist gewaltig und mächtig, was hervorkommt, Herr. Und wir haben es schon erlebt. Tote sind schon aufgewacht durch diese Tücher. Herr, Krebs ist verschwunden durch ein Tuch oder an mehreren Stellen durch verschiedene Tücher. Herr, wir danken dir. Jemand ist in der Psychiatrie wieder klar geworden in einem Moment durch Auflegen eines Tuches. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für diese Herrlichkeitswunder, Herr, die hervorkommen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Und ihr Lieben, einen weiteren Herrlichkeitsweg, den Gott uns gezeigt hat, um von Krankheiten geheilt zu werden, ist ganz einfach. Den Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Deswegen, wenn du live hier vor Ort bist, du hast die Möglichkeit im Anschluss an den Gottesdienst, dir die Hand auflegen zu lassen von jemand vom Heilungsteam. Das Heilungsteam ist hier vorne bereit und du kannst einfach kommen und dir die Hand auflegen lassen. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann haben wir nochmal einen speziellen Herrlichkeitsweg für dich. Nämlich, du kannst einfach anrufen. Wir haben festgestellt, die Herrlichkeit Gottes fließt auch übers Telefon. Das heißt, Heilung kann übertragen werden, einfach indem wir über das Telefon sprechen und zu den Krankheiten sprechen und sie verschwinden. Und du kannst, wenn jetzt gleich der Schlusssegen dann gekommen ist nach den Ansagen, dann kannst du eine Stunde lang anrufen und zwar unter 07158 1758 190. Notier dir schon mal die Telefonnummer, aber ruf noch nicht an, erst nach dem Schlusssegen und dann wirst du auch auf diesem Weg Heilung empfangen. Preist den Herrn. Und jetzt kommt unser wunderbarer Tom und gibt uns die Ansagen für die kommende Woche. Geben ihm auch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, was so wunderbar ist, ist, dass nicht nur wir hier die Herrlichkeit erleben im Haus, sondern dass es noch weitere Herrlichkeitsräume hier gibt in diesem Gebäude. Kindergottesdienst für alle von 0 bis 16 Jahren findet statt heute. Und ich bitte euch Eltern, dass ihr einfach eure Kids gleich im Anschluss an den Gottesdienst, eure Kids oben abholt. Und wir treffen uns dann alle im Café der guten Worte drüben. Und dort gibt es ein leckeres Buffet, Daniel fastenkonform natürlich. Und da treffen wir uns und genießen die Zeit in der Gemeinschaft im Café. 15 Uhr werden dann die Türen verschlossen. Schon vorher, ungefähr eine Stunde nach Ende des Gottesdienstes, beginnt das Glory House Leitertreffen hier im großen Saal mit Pastor Georg und Pastorin Irina. Wenn du jetzt deine Spendenbescheinigungen für das vergangene Jahr noch nicht online erhältst, dann kannst du sie dir draußen abholen im Foyer. Dort liegen sie alphabetisch sortiert aus. Wenn du dann aber auch sagst, hey, ich wollte es doch schon mal mitteilen, hab bislang nicht dran gedacht oder vielleicht wäre es auch geschickter, ich bekomme meine Spendenbescheinigung künftig per PDF in meinen Posteingang gesendet, dann schreibst du einfach eine E-Mail an info@glorylife.net und dann bekommst du ab kommendem Jahr auch deine Spendenbescheinigung per E-Mail zugesandt. Am kommenden Dienstag hast du die Top-Gelegenheit, wieder in die Gegenwart Gottes einzusteigen, in Gemeinschaft hier im Glory Life Zentrum ab 19.30 Uhr beim Intensivabend. Der Zugang ist über den Mitarbeitereingang an der Ostseite und du genießt einfach mit deinen Geschwistern die Atmosphäre im Lobpreis und du bekommst auch unterschiedliche Predigten serviert an diesem Abend. Für die Zeit im Anschluss gibt es nur eine kleine Zeit der Gemeinschaft, da gibt es Snacks, da darfst du gern was mitbringen, da denkst du auch an die Fasterei natürlich, dass das alles passt, also keine Schokis, sondern eher die Körnchen auspacken. Und am Donnerstag, da treffen wir uns hier wieder im Zentrum für das gemeinsame Gebet. 19 Uhr, das heißt mit Gebet und Flehen. Wir sehen Gebet für Erweckung, wir proklamieren Erweckung in unserer Nation, in unserem eigenen Leben. Und wenn wir da gemeinsam einstehen, dann hat es umso mehr Power und dann macht es auch viel mehr Spaß. Und du wirst merken, wenn du da zusammenstehst, dann passiert was. Dann wirst du es auch spüren und du kriegst eine Überzeugung in deinem Herzen, dass sich deinem Geist richtig was bewegt, dass da ein Shift kommt, wenn ihr gemeinsam reinsprecht. Direkt anschließend 19.30 Uhr die Glory Life Schule und dieses Mal mit einem Special Guest. Wie meistens im Januar, da kommt Tim Carskadden aus Louisiana, USA, ein leitender Pastor und Prophet Gottes und wir sind total gespannt, was er uns bringen wird, was er für eine Sicht hat für diese Zeit und für das Jahr 2026, was jetzt begonnen hat. Wenn du noch nicht Teil der Glory Life Schule bist, dann darfst du dreimal schnuppern. Anmeldeformulare liegen draußen aus, im Foyer oder du gehst einfach ins Netz, schule.glorylife.net. Da bekommst du alle Informationen dazu. Die normalen Abende sind so, dass wir eine Zeit des Lobpreises haben und zwei Lehreinheiten im Anschluss, nur jetzt Donnerstag. Da wird es ein bisschen anders werden. Und dann kommt unser starkes Wochenende. Freitag, Samstag, Encounter-Wochenende im Hotel Fortuna in Reutlingen. Für alle, die angemeldet sind, warten Herrlichkeitswege. Definitiv. Da kommt Heilung, da kommt Befreiung, da kommt Klarheit und Weisung. Einfach eine total starke Zeit. Und wenn du jetzt eben sagst, oh ja, da wollte ich mich doch eigentlich anmelden, kann ich noch? Oder du merkst gerade auch, da sollte ich dabei sein. Und wir empfehlen das ganz klar jedem. Also ich sage es auch immer im Glory House bei uns, hey, jedem, den es irgendwie möglich ist, du musst da vor Ort sein. Das ist so stark, was da alles passiert, was wir auch in Zeugnissen gehört haben die letzten beiden Jahre. Es ist so kräftig. Und wenn du noch möchtest, hast du heute noch die Möglichkeit, es gibt noch Restplätze, kannst dich noch anmelden. Wenn du mehr Infos möchtest, melde dich gerne hier bei Sabrina oder gehst auf die Website, gehst auf die Startseite, scrollst ein bisschen runter, da sind die Termine. Und dann klickst du auf das Encounter-Wochenende und es öffnen sich dann Informationen dazu und auch die Möglichkeit zur Anmeldung. Es muss heute sein. Das ist die klare Aussage. Es muss heute sein. Also, dann geh noch mal in dich. Und, aber heute geht noch ein bisschen. Also du kannst noch. Dieses Encounter-Wochenende, es mündet in unseren Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Nächsten Sonntag, 10 Uhr. Gib's weiter, lade dazu ein, bring Menschen aus deiner Umgebung mit, die dort ihre Heilung, ihr Wunder empfangen und sei natürlich auch selber dabei, um einfach in dieser gewaltigen Atmosphäre auch weiter zu wachsen und dich selbst verändern zu lassen. Parallel dazu findet wieder Kindergottesdienst statt für alle von 0 bis 16 Jahren. Ja, und wir wollen auch Danke sagen. Wir von Glory Life möchten uns herzlich bedanken bei allen Mitarbeitern, bei allen, die in einem Dienst tätig sind bei uns. Und das machen wir in Form einer kleinen Dankesparty. Und wir möchten uns in einer tollen Gemeinschaft versammeln am 31. Januar ab 17.30 Uhr im Café. Wir essen was zusammen, das bringt der Caterer. Wir freuen uns, wenn du ein leckeres Dessert bringst, wenn du einen knackigen Salat noch mitbringst. Fastenzeit ist dann vorbei. Das heißt, du darfst wieder aus dem Vollen schöpfen oder du fastest weiter. Ist auch gut. Wenn du auch sagst, ich habe noch eine Idee für den gemeinschaftlichen Teil, vielleicht ein kleines Spiel, irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was dir einfach jetzt gerade kommt, komm gerne auf Sabrina zu und tausch dich mit ihr aus oder schreib eine E-Mail an info@glorylife.net und dann kann das bestimmt mit eingebaut werden. Jeder muss sich dazu anmelden, das seht ihr auch, der Link, der Bitly-Link, der hier eingeblendet wird, da tragt ihr euch ein, damit wir einfach für den Caterer wissen, was wir bestellen dürfen. Wenn du schon länger als 10 Jahre in irgendeinem Dienst auch bei uns tätig bist, bei Glory Life, und du bist im vergangenen Jahr nicht geehrt worden, dann sagen wir erstmal sorry, aber vielleicht haben wir es gar nicht gewusst so genau. Und dann schreib doch bitte gerne an uns eine E-Mail, auch an die Info@Adresse. Schreib rein, eben wer du bist, klar, und für wie viele Jahre wir dich ehren dürfen. Und dann machen wir das gerne an diesem 31. Januar. Und jetzt haben wir noch eine Chance für dich auch, aber wir brauchen einfach eine Krankheitsunterstützung, um diesen Saal hier zu saugen. Der wird einmal im Monat gesaugt, Krankheitsvertretung. Du kannst saugen in der Zeit zwischen Gottesdienstende und dem Beginn der Glory Life Schule am Donnerstag. Gibt es denn jetzt schon jemanden, der sagt, ich kann mir das vorstellen, ich packe da einfach mit an und übernehme das in Krankheitsvertretung? Dann melde dich gerne jetzt. Und wenn das noch in dir reifen muss, dann darfst du gerne auf Drea zukommen. Wenn du nicht weißt, wer Drea ist, dann kommst du zu uns hier vorne einfach, fragst nach und wir zeigen dir die Drea gerne. Und es ist ja nicht so schwierig. Es kann ja eigentlich jeder. Du musst nur hier ein bisschen im Umkreis sein. So, und alle weiteren Infos und Termine, die findest du in unserem Gemeindeblatt Aufbruch. Der liegt draußen im Foyer aus. Oder du meldest dich für unseren Newsletter an und dann bekommst du einfach jede Woche die News von Glory Life direkt in deinen Posteingang serviert. Und jetzt genießen wir noch weiter. Wir genießen den Segen und nachher die Zeit der Gemeinschaft drüben im Café. Amen. Halleluja. Hier hat mir jemand einen kleinen Jesus geschenkt. Weiß den Herrn. Den gab es zur Begrüßung heute. Hat jeder so einen? Oh, wow. Steht drauf, Jesus loves you. Valerie hat keinen. Oh, kriegst meinen, komm. Halleluja. Okay, jetzt darfst du dich zu deinem Nachbarn umdrehen und sagen, du bist gesegnet mit der Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Jesus hat den Preis dafür bezahlt. Und jetzt kannst du diese Herrlichkeitswege gehen mit ihm im sicheren Bewusstsein. Auch wenn du nicht immer alles verstehst und auch wenn es manchmal Herausforderungen gibt, am Ende wird seine Herrlichkeit durchkommen. Du gehst seine Wege im Gehorsam und damit im Glauben und somit wird hervorkommen, was er verheißen hat. Übernatürliches, Zeichen und Wunder, Atmosphärenveränderung. Veränderte Leben. Und das nicht nur heute, sondern auch morgen. Und die ganze Woche. Und bis zur Entrückung. Du bist gesegnet. In Jesu Namen. Amen, ihr Lieben. Ihr seid gesegnet. Halleluja. Auch hier über Livestream. Ihr seid gesegnet. Hab noch den besten Sonntag und noch die beste Fastenwoche auch. Ja, und in einer Stunde, wie gesagt, ist hier das Glory House Leitertreffen. Jetzt kannst du anrufen, wenn du Heilung möchtest. 07158 1758 190. Eine Stunde lang kannst du anrufen. Das Heilungsteam kommt hier nach vorne, um dir zu dienen. Und dann kannst du einfach für deinen Körper beten lassen. Hab die beste Zeit. Amen.